Friedrich der Große versus Maria Theresia. Der Siebenjährige Krieg. Die Welt in Flammen. Von Preußen bis Nordamerika. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Blickpunkt. New York, 11. September 2001. Der Tag, der die Welt verändert. Vor 20 Jahren verlieren 3000 Menschen bei Terroranschlägen auf die USA ihr Leben. Es ist ein Wendepunkt der Weltgeschichte. Von Hauke Friedrichs. Um 8.14 Uhr meldet sich ein Fluglotse über Funk bei den Piloten einer Boeing 767, die eine Viertelstunde zuvor in Boston abgehoben hat. American 11, steigen Sie auf Flughöhe 350. Doch im Cockpit reagiert niemand. Was ist nur mit dem Piloten los? Immer wieder versucht Boston Center, das Flugzeug zu erreichen. Um 8.24 Uhr hört der Lotse endlich etwas. Ein Mann redet. Er spricht aber eher nicht zu den Lotsen, sondern zu den Passagieren an Bord. »Wir haben ein paar Flugzeuge«, sagt der Mann auf Englisch mit schwerem Akzent. »Verhalten Sie sich ruhig und es wird Ihnen nichts geschehen.« Vermutlich spricht Mohammed Atta, ein Ägypter, der in Hamburg studiert und sich dort radikalisiert hat. Das Terrornetzwerk Al-Qaida hat ihn und vier weitere Männer losgeschickt, um eine Passagiermaschine zu entführen und als Waffe einzusetzen. Und sie sind nicht die einzige Terrorcrew, die an diesem Morgen des 11. September 2001 aufgebrochen ist, um den großen Satan anzugreifen, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika nennen. Die Entführer steuern ihre Maschine nach New York City. Ihr Ziel sollte eigentlich Los Angeles sein. Atta, der Anführer, ist 33 Jahre alt. Er hat eine Flugschule in den USA besucht und an Flugsimulatoren geübt, eine Boeing zu steuern. Ihn begleiten vier Saudi. Sie sind kurz nach dem Start in das Cockpit gestürmt und haben dort wohl die zwei Piloten getötet. Sie schüchtern die Passagiere mit Teppichmessern ein, die sie an Bord geschmuggelt haben. Damit haben sie zwei Stewardessen schwer verwundet und einen Passagier ermordet. Tausende Kilometer entfernt verfolgen die Hintermänner der Flugzeugentführung die Ereignisse in Amerika. Sie verstecken sich am Hindukusch vor westlichen Geheimdiensten. Nicht alle Planer gehören zur Al-Qaida, der Basis, ein Netzwerk, das verschiedene islamistische Terrororganisationen verbindet. Aber alle unterstehen dem Kommando von Osama bin Laden. Der Milliardärssohn aus Saudi-Arabien hat Ende der 1980er Jahre Al-Qaida gegründet. Er kam 1957 zur Welt. Sein Vater, der aus dem Jemen stammte, war der größte Bauunternehmer Saudi-Arabiens mit engem Kontakt zum Königshaus. Als Mohammed bin Laden starb, erbten seine Söhne jeweils 80 Millionen Dollar. Osama bin Laden studierte in Chida. In den Baukonzern der Familie, den ältere Brüder leiteten, trat er nicht ein. Ihn zog es 1980 nach Pakistan und Afghanistan. Dort unterstützte er die Mudschahedin in ihrem Kampf gegen die sowjetischen Invasoren. Nach dem Abzug der Roten Armee vom Hindukusch kehrte Osama bin Laden nur kurz nach Saudi-Arabien zurück. Er hatte einen neuen Feind gefunden, die letzte verbliebene Supermacht, die Vereinigten Staaten. Erst im Sudan, dann in Afghanistan baute er seine Basis auf. 1998 erklärte er Amerika den Krieg. Seine Sympathisanten folgten dem Aufruf. Im selben Jahr verübten seine Anhänger Anschläge auf US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam. Damit begann eine beispiellose Serie von Attacken auf die westliche Welt. Selbstmordattentäter griffen zwei Jahre später das Kriegsschiff USS Cole im Hafen von Aden an. Bin Laden kam auf die FBI-Liste der meistgesuchten Männer. Der Auslandsgeheimdienst CIA und die NSA, die weltweit tätige Überwachungsbehörde, nahmen ihn ins Visier. Es gibt im Sommer 2001 Terrorwarnungen. Bin Laden scheint die nächste große Aktion zu planen, aber was er und seine Gefolgsleute sich für diesen Dienstag überlegt haben, sprengt die Vorstellungskraft der Sicherheitsbehörden. Die Idee, Flugzeuge wie Marschflugkörper zu verwenden, hatte Khalid Scheich Mohammed. Er war bereits 1993 in den ersten Anschlag auf das World Trade Center verwickelt gewesen. Damals zündeten Islamisten 540 Kilogramm Sprengstoff, den sie in einem Kleinlaster deponiert hatten, der in der Tiefgarage unter dem Hochhauskomplex stand. Es starben 6 Menschen, mehr als 1000 wurden verletzt. Die Türme blieben stehen. Khalid Scheich Mohammed musste danach stetig seine Verstecke wechseln. Er schloss sich keiner Gruppe fest an, arbeitet nun aber mit Bin Laden eng zusammen. Atta lenkt um 8.46 Uhr sein Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers an der Südspitze Manhattans. American 11 schlägt zwischen dem 93. und dem 99. Stock ein. Das Kerosin in den Tragflächen explodiert. Das Feuer brennt mit mehr als 1000 Grad Celsius. Die Stützpfeiler können dieser Höllenhitze nicht standhalten. Dichter schwarzer Qualm steigt über der Insel auf. Im World Trade Center halten sich bis zu 19.000 Menschen auf, verteilt auf jeweils 110 Etagen. Noch denken viele, dass der Flugzeugeinsturz ein tragisches Unglück war. Um 9.03 Uhr aber trifft eine weitere Maschine das World Trade Center. Die Welt sieht live im Fernsehen zu, als die Maschine den Südturm rammt und in einem Feuerball verglüht. Dutzende Kameras filmen alles, seitdem der Nordturm von Rauch verhüllt ist. Nun brennen beide Türme und es ist klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern um einen schweren, noch nie dagewesenen Anschlag. US-Präsident George W. Bush wird bei seinem Besuch in der Booker Elementary School in Sarasota an Floridas Küste über den Terrorakt informiert. Er spricht noch kurz mit den Kindern und tritt vor die TV-Kameras. Bush verspricht, dass er die Kerle zur Strecke bringen werde, die das getan haben. Schon am 11. September gehen die Geheimdienste und die Bundespolizei FBI davon aus, dass Al-Qaida hinter dem Angriff steckt. Ihre Experten teilen dem Kongress mit, es gebe gute Indizien dafür, dass Bin Laden der Drahtzieher sei. Und für Amerika ist der Tag des Schreckens nicht vorbei. 2 weitere Flugzeuge sind von Terroristen entführt worden. Eines schlägt in das Pentagon bei Washington ein. Die 4. Maschine stürzt ab, nachdem Passagiere an Bord versucht haben, die Flugzeugentführer zu überwältigen. Mehr als 3000 Menschen sterben am 11. September 2001 durch die Anschläge. Darunter sind 19 Terroristen. 15 von ihnen stammen aus Saudi-Arabien. Aus Afghanistan kommt keiner der Täter, und doch steht das Land sofort im Fokus. Denn dort, so wissen die Amerikaner, unterhält Al-Qaida zahlreiche Trainingscamps. Über weite Teile des Landes herrschen die Taliban, selbsternannte Gotteskrieger, die Mädchen den Schulbesuch verbieten, Konzerte untersagen, Frauen unter die Burka zwingen und das brutale Rechtssystem der Scharia einführen. Bin Laden ist ihr Gast. Im Winter 1994 hatten die Taliban erstmals Aufmerksamkeit erregt. Sie eroberten Kandahar, zogen dann nordwärts und nahmen knapp 2 Jahre später Kabul ein. Viele ihrer Kämpfer kamen aus Flüchtlingslagern in Pakistan und wurden dort in Moscheeschulen, den Madrassen, mit radikalem Gedankengut geprägt. Taliban bedeutet Schüler des Islams. Sie sehen sich als Erben der Mudschahidin. Die Taliban unter ihrem Anführer Mullah Omar wollen den Bürgerkrieg beenden, der mehr als 2 Jahrzehnte lang das Land erschüttert, und ein islamisches Regime errichten. Dazu müssen sie die Nordallianz schlagen, ein Bündnis verschiedener Kriegsherren, die sich den Taliban zäh widersetzen. Um den Widerstand der Gegner zu erschüttern, töten 2 Selbstmordattentäter den Anführer der Nordallianz, Ahmed Shah Massoud, 2 Tage vor den Anschlägen in Amerika. Die Attentäter gehören zu Al-Qaida. Osama bin Laden hat seinen Gastgebern einen besonderen Gefallen getan und einen ihrer gefährlichsten Feinde beseitigt. Der Chef von Al-Qaida weiß wohl nur zu gut, dass er in wenigen Tagen auf das Wohlwollen der Taliban-Anführer angewiesen ist. Tatsächlich weigert sich Mullah Omar, nach dem 11. September seinen Gast Osama bin Laden an die Amerikaner auszuliefern. Nun stehen er und seine Männer einer Supermacht gegenüber, die alles unternehmen will, um bin Laden festzusetzen. Auch einen Krieg gegen die Taliban. Zwar zögern die USA zunächst, eigene Bodentruppen nach Afghanistan zu schicken. Sie setzen auf Sonderkommandos, die mit der Nordallianz zusammenarbeiten, und auf Luftschläge. Schon bald jagen Spezialkommandos der amerikanischen Armee und der CIA Bin Laden und seine Anhänger in Afghanistan und Pakistan. Die NATO erklärt erstmals in ihrer Geschichte den Verteidigungsfall. Am 7. Oktober eröffnen die Vereinigten Staaten die Operation Enduring Freedom. Der Krieg in Afghanistan beginnt und damit der verlustreichste Militäreinsatz in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Zahlreiche Länder kämpfen erst in Afghanistan und später auch im Irak an der Seite der USA im War of Terror. Auch Deutschland gehört zu dieser Allianz. Am 9. November 2001 erobern Kämpfer der Nordallianz Mazar-i-Sharif zurück. Eine wichtige Provinzhauptstadt und die viertgrößte Stadt in Afghanistan. Dort schlägt die Bundeswehr ihr wichtigstes Lager außerhalb Kabuls auf, nachdem zwei Jahre später der Einsatz der westlichen Truppen von der Hauptstadt aus auf die Fläche ausgeweitet wird. Für den Norden ist künftig die Bundeswehr zuständig. Die Taliban scheinen geschlagen zu sein. Ein Irrtum. Sie und ihre Verbündeten beginnen einen skrupellosen Guerillakrieg gegen die westlichen Truppen, in dem bis Mitte Juli 2021 insgesamt rund 3.600 Militärangehörige der westlichen Allianz ums Leben kommen. 59 deutsche Soldaten sterben während der Missionen am Hindukusch. Die USA beklagen mehr als 2.200 tote Männer und Frauen in Uniform. 2020 beginnen die USA schließlich Friedensverhandlungen mit den Taliban, die den Abzug der internationalen Truppen ermöglichen sollen. Auch wenn die Gespräche kein konkretes Ergebnis bringen, das beide Seiten akzeptieren, soll der Kriegseinsatz der westlichen Truppen am Hindukusch 2021 enden. 20 Jahre nach den Anschlägen von 9/11 läuft der Abzug aller westlichen Truppen. Die Bundeswehr hat ihre Soldaten im Juni nach Hause geholt. Washington hatte zunächst angekündigt, die Mission in Afghanistan bis zum 11. September zu beenden, dem Jahrestag der Anschläge. Nun soll noch früher Schluss sein. Prolog. Die Welt im Krieg. Der siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 tobt in Europa, Amerika und Indien. Für Preußens Friedrich II. Geht es um alles. Sommer 1759. Preußen am Abgrund. Bei Kunersdorf kämpfen Österreicher und Russen gegen den gehassten Preußenkönig. Es wird Friedrichs schwerste Niederlage im Siebenjährigen Krieg und er muss die völlige Vernichtung seines Landes fürchten. Doch dann geschieht ein Mirakel. Von Martin Pfaffenzeller. Als die preußischen Grenadiere die Anhöhe hinaufstürmen, laufen sie direkt ins feindliche Feuer. Kugeln und Schrotladungen prasseln auf sie ein, zerfetzen Gliedmaßen, reißen Bauchdecken auf. Angriffsreihe um Angriffsreihe fällt, Verletzte schreien vor Schmerz. Ihr Blut sickert in den sandigen Boden einer Senke bei Kunersdorf nahe Frankfurt an der Oder. Der preußische König Friedrich II. Führt den Sturmangriff an diesem 12. August 1759 selbst an. Er sieht, wie seine Männer reihenweise fallen. Eine Kugel trifft Friedrichs Pferd, doch der König besteigt ein neues Ross. Allmählich begreifen die preußischen Soldaten, dass der Angriff auf die befestigten Stellungen aussichtslos ist. Die ersten werfen ihre Musketen weg und rennen davon. Der König schreit die Deserteure an, dass sie weiterkämpfen sollen, aber viele ignorieren ihn. Dann wird Friedrich selbst getroffen. Die Kugel durchdringt seinen Rock und prallt gegen eine Tabakdose in seiner Tasche, so die Überlieferung. Wäre das Projektil nur wenige Zentimeter höher herangeflogen, hätte es ihn schwer oder gar tödlich verwundet. Erst als die feindliche Kavallerie heranreitet, reißt der preußische Rittmeister dem König die Zügel aus der Hand und bringt ihn in Sicherheit. Im Lager schreibt Friedrich seinem Kabinettsmeister: Von einem Heer von 48.000 Mann habe ich jetzt keine 3.000. Alles flieht und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. So scheint die Niederlage bei Kunersdorf wie eine Entscheidung im Siebenjährigen Krieg. Friedrich fürchtet, dass die Österreicher und Russen bis ins 100 Kilometer entfernte Berlin durchmarschieren und sein Reich zerschlagen. Er schreibt: Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Ich halte alles für verloren. Um das Ende Preußens noch irgendwie abzuwehren, braucht der König, so scheint es, ein Wunder. Rückblick: Zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs hat Preußen keine 5 Millionen Einwohner und kaum nennenswerte Industrie. Das Territorium reicht vom Niederrhein bis ins Baltikum, ist aber zerstückelt und kaum von Gebirgen geschützt. Was Bevölkerung und Wirtschaftskraft angeht, ist Preußen den anderen europäischen Großmächten unterlegen. Friedrich setzt auf eine starke Armee. Selbst in Friedenszeiten gibt er etwa 85% der Staatseinnahmen für Kanonen, Pferde und Sold aus. Jeder 27. Einwohner ist Soldat. Die Leistungsfähigkeit dieser Armee hat der König 2 Jahrzehnte zuvor demonstriert, als er Schlesien erobert hat. Mit seiner aggressiven Politik hat er sich Feinde gemacht. Als Friedrich im August 1756 ohne Kriegserklärung in Sachsen einmarschiert, fordert er mächtige Gegner heraus. Frankreich, Russland und Österreich haben sich gegen ihn verbündet. Später kämpfen auch Bayern, Württemberg und Schweden gegen Preußen. Auf seiner Seite weist Friedrich die britische Krone, die damals auch das Kurfürstentum Hannover im heutigen Niedersachsen regiert. Die Briten scheuen aber zunächst Verwicklungen auf dem europäischen Festland, da sie zeitgleich in Nordamerika, der Karibik und in Südasien gegen Frankreich kämpfen. In Europa nutzt Friedrich den Überraschungseffekt. Er besetzt Sachsen, widersteht nahe dem böhmischen Lobositz einem österreichischen Heer und belagert Prag. Als ein Entsatzheer herbeieilt, muss er die Belagerung abbrechen. Allmählich zieht sich eine Schlinge um Preußen. Aus dem Westen kommen Franzosen, aus dem Norden Schweden, aus dem Osten Russen und aus dem Süden Österreicher. Anfang Dezember 1757 befindet sich der König bereits in einer scheinbar aussichtslosen Lage. Nahe dem schlesischen Leuthen, heute Lutynia in Polen, stehen seine 35.000 Soldaten einer Übermacht aus etwa 60.000 Feinden gegenüber. Friedrich verkennt den Ernst der Lage nicht. »Ich werde«, sagt er zu seinen Offizieren, »gegen alle Regeln der Kunst einen beinahe 2-mal stärkeren, auf Anhöhen verschanzt stehenden Feind angreifen. Wir müssen den Feind schlagen oder uns vor ihren Batterien alle begraben lassen.« Dann packt der König seine Leute bei der Ehre. »Ist einer oder der andere unter ihnen, der nicht so denkt, der fordere hier auf der Stelle seinen Abschied. Ich werde ihm selbigen ohne den geringsten Vorwurf geben.« Ein Major ruft: »Ja, das müsste ein infamer Hundsfott sein.« Alle Offiziere bleiben. Friedrich stellt seine Armee in einer schiefen Schlachtordnung auf. Während sein linker Flügel nur zum Schein angreift, marschieren tausende Soldaten um einen Hügel herum nach rechts, um den Österreichern in die Flanke zu fallen und an der entscheidenden Stelle eine Überzahl herzustellen. Der Plan geht auf. Die Artillerie deckt den Vormarsch der Infanterie, die Kavallerie fällt über die ungeordneten Feinde her. Die Preußen töten und verletzen 10.000 Gegner und nehmen weitere 12.000 gefangen. Friedrich verliert nur 6.400 Mann. Napoleon wird die Schlacht später als Meisterstück bezeichnen. Der Sieg ändert allerdings wenig daran, dass Friedrich strategisch in der Defensive ist. Je länger der Krieg dauert, desto mehr macht sich Preußens geringe Wirtschaftskraft und Bevölkerung bemerkbar. Anders als seine Feinde kann der König verlorene Soldaten fast nicht mehr ersetzen. In Preußen sind kaum noch wehrfähige Männer abkömmlich. Angesichts der feindlichen Übermacht geht es nur noch darum, die preußischen Grenzen zu verteidigen. Im Sommer 1759 vereinigen Österreicher und Russen ihre Armeen. Mehr als 70.000 feindliche Soldaten stehen wenige Tagesmärsche von Berlin entfernt am Ostufer der Oder bei Kunersdorf. Friedrich zieht ihnen mit 48.000 Mann entgegen, setzt über den Fluss und drängt auf eine Schlacht. Er folgt seiner bisherigen Strategie, die sein Bruder Prinz Heinrich so zusammenfasst. Mein Bruder wollte immer bataillieren. Das war seine ganze Kriegskunst. Wie bei Leuten entscheidet sich der König für eine schiefe Schlachtordnung, um seine Unterzahl zu kaschieren. Die Soldaten marschieren um 3 Uhr morgens los, aber der König hat das Terrain falsch eingeschätzt. Anders als bei Leuten verzögern Wälder und der sandige Boden den Flankenangriff. Den ersten Hügel nehmen Friedrichs Grenadiere noch ein und der König schickt einen Boten mit einer Siegesmeldung nach Berlin. Doch um ins feindliche Zentrum vorzustoßen und den Feind aufzureiben, müssen die Preußen eine 8 Meter tiefe Senke namens Kuhgrund durchqueren, ohne Artillerieunterstützung, weil die Kanonen im Sand feststecken. Zudem haben die Russen auf der anderen Seite des Kuhgrunds eine Verteidigungsstellung mit zahlreichen Geschützen errichtet. Die preußischen Generäle legen dem König nahe, den Angriff abzubrechen. Er aber befiehlt, die Anhöhe jenseits des Kuhgrunds zu stürmen. Wie häufig reitet er in einer der ersten Linien mit, um seine Männer zu motivieren. Die Entscheidung führt ins Desaster. Die russische Artillerie schießt die Preußen im Kuhgrund zusammen, bis der uneinsichtige Friedrich vom Schlachtfeld gezerrt wird. In den Abendstunden des 12. August schreibt der Preußenkönig seine verzweifelten Briefe. Manche Historiker erkennen in seinen Worten Gedanken an Suizid. Wenige Tage später stellt sich jedoch heraus, dass die Aussichten weniger düster sind als befürchtet. 80.000 preußische Soldaten sind gefangen, verletzt oder tot. Der Rest aber kehrt bald zu Friedrichs Fahnen zurück. Der König kommandiert wieder eine einigermaßen schlagkräftige Armee. Die beste Neuigkeit für Friedrich aber ist, dass seine Feinde nicht weiter vorrücken. Der österreichische Feldmarschall erhält zwar den Befehl, Berlin einzunehmen, doch er wagt den Vormarsch nicht, weil die preußischen Truppen von Prinz Heinrich die österreichischen Nachschublinien in der Lausitz bedrohen. Die russische Armee hat bei Kunersdorf 14.000 Mann verloren und ist für weitere Offensiven zu erschöpft. Ihr Befehlshaber führt sie bald zurück ins Winterquartier östlich der Weichsel. Auch die Franzosen, die von Westen vorstoßen könnten, unternehmen nichts. Weder Russland noch Frankreich haben Interesse daran, Preußen komplett zu unterwerfen. Sie fürchten, dass davon vor allem Österreich profitieren und eine Vormachtstellung in Europa einnehmen würde. Am 1. September 1759 schreibt Friedrich an seinen Bruder: »Ich verkündige dir das Mirakel des Hauses Brandenburg. Während der Feind bereits über die Oder gegangen war und nur eine zweite Schlacht zu wagen brauchte, um den Krieg zu beenden, ist er über Müllrose nach Lieberose gezogen, also nach Süden und weg von Berlin.« Mit dem Begriff Mirakel macht sich Friedrich über die Propaganda der österreichischen Monarchie lustig, die sich in ihrer Geschichte immer wieder auf Rettungen durch Heilige beruft. Trotz der glücklichen Wendung ist Friedrich im Herbst 1759 angeschlagen. Er ist mittlerweile 47 Jahre alt und die Gicht macht ihm zu schaffen. »Wenn Sie mich jemals wiedersehen, werden Sie mich recht gealtert finden«, schreibt er an seinen Kammerherrn. »Mein Haar wird grau, die Zähne fallen mir aus und bald werde ich gewiss dummes Zeug reden.« Sein Preußen ist weiterhin von mächtigen Feinden umstellt. Sie können es zwar nicht auslöschen, wollen es aber klein halten. Das Mirakel nach der Schlacht von Kunersdorf hat Friedrich eine Verschnaufpause verschafft. Und es wird nicht das letzte preußische Wunder im Siebenjährigen Krieg bleiben. Erstes Kapitel, erste Funken. Schlesische Kriege. Preußens Anlauf zur Großmacht. 1740 fällt der junge Preußenkönig Friedrich II. In Schlesien ein und fordert damit Maria Theresia von Österreich heraus. Von Hauke Friedrichs. Die österreichische Reiterei stürmt vor. Sie droht, die preußischen Linien zu durchbrechen. Bei Mollwitz, einem Dorf, das 20 Kilometer südlich von Breslau liegt, treffen am 10. April 1741 die Preußen auf die Österreicher. Am Abend zuvor gab es Frost. Es ist noch kalt, aber der Himmel klar und die Sonne scheint. Die Österreicher haben 19.000 Mann versammelt, die Preußen 21.000 Soldaten. Friedrich II. Führt seine Armee an. Erstmals kommandiert er seine Truppen in einem großen Gefecht. Und nun scheint er gleich vor einer schweren Niederlage zu stehen. Seine Generäle bedrängen ihn, das Schlachtfeld zu verlassen, um nicht in Gefangenschaft zu geraten. Also flieht Friedrich schließlich. Im Jahr zuvor war der Preuße in Schlesien einmarschiert, das seit 1526 den Habsburgern in Wien gehört. Maria Theresia, die neue Herrscherin, ließ sich das nicht gefallen. Im März 1741 schickte sie Wilhelm Reinhard Reichsgraf von Neipperg, den Generalkommandeur der österreichischen Armee, mit Truppen nach Schlesien. Die Preußen waren noch im Winterquartier, als er eintraf, die Einheiten verteilt auf mehrere Standorte. Friedrich II. Sammelte seine Einheiten und marschierte auf den Gegner zu. Aber auf dem Schlachtfeld achtete er mehr auf Ordnung und einen Aufmarsch nach Lehrplan, weniger auf Geschwindigkeit. Seine Flucht vom Schlachtfeld muss Friedrich II. Jetzt wie eine klägliche Schmach vorkommen. Schließlich hatte er sich von seinem Griff nach Schlesien Glanz und Gloria für sich und für Preußen-Brandenburg versprochen. Immerhin kann er sich in Schwerin in Sicherheit bringen. Seinen Männern steht dieser Weg nicht offen. Die vom König erlassene preußische Heeresordnung schreibt für den Fall der Flucht eines Soldaten vor: Wenn ein Soldat sich während des Treffens nach der Flucht umsehen sollte, und zwar ein Fußbreit aus der Linie sich begiebet, soll der hinter selben stehende Unteroffizier selben mit dem Kurzgewehre auf der Stelle durchstechen und massakrieren. Soldaten sind für Friedrich II. Ein Mittel zum Zweck. Sein Vater hatte seine Männer geliebt. Seine langen Kerls mit Gardemaß. Obwohl er Soldatenkönig genannt wurde, setzte er seine Truppen praktisch nie zu einem Krieg ein. Seit knapp einem Jahr, seit Mai 1740, herrscht Friedrich II. Und verfügt über 80.000 Soldaten. Andere Staaten haben auf dem Papier deutlich größere Streitmächte. Trotzdem plant der neue König schon kurz nach Amtsantritt mit seiner Armee loszuschlagen. Ein Anlass ergab sich im Oktober 1740 mit dem Tod von Kaiser Karl VI., dessen Tochter Maria Theresia sollte die Macht in Österreich und dem Reich übernehmen. Mit der pragmatischen Sanktion, einem Hausgesetz der Habsburger zur Unteilbarkeit der Kronlande, hatte der Kaiser noch versucht, die Nachfolge für sie zu sichern. Doch gegen eine Frau auf dem Thron regte sich Widerstand. Zuerst forderte der bayerische Kurfürst Karl Albrecht die Krone und zudem Schlesien. Auch Sachsen wollte auf Kosten der Habsburger wachsen. Die geringsten Skrupel zeigte Preußen. Friedrich II. Will eine Großmacht formen, was aber auf den kargen Bögen der Mark Brandenburg kaum möglich ist. In Schlesien lockte eine florierende Wirtschaft. Um das Machtvakuum nach dem Tod des Kaisers auszunutzen, verfasste Friedrich II. Eine Denkschrift, in der er seinen Erbanspruch auf Schlesien formulierte. Ein Vorwand. Friedrich hielt Maria Theresia für schwach und wollte Fakten schaffen, bevor sie zur Kaiserin gekürt würde. Jetzt ist der Zeitpunkt einer völligen Veränderung des alten Systems der Politik, schreibt er am 26. Oktober 1740 an den französischen Philosophen Voltaire. Der Stein ist losgetreten, der in der Vision des Nebukadnezar auf die vier Metalle stürzte und alle zermalmte. So rückte Friedrich II. Am 16. Dezember 1740 mit 27.000 Soldaten in Schlesien ein, besetzte Städte und Dörfer. Alles sah nach einem Triumph aus, bis zur Schlacht bei Mollwitz, an diesem kühlen, aber sonnigen 10. April 1741. Als Friedrich bereits geflohen ist und sich der Reichsgraf von Neipperg, Österreichs Anführer, schon als Sieger fühlt, schlagen die Preußen zurück. Das strikte preußische Militärregiment und der strenge Drill bringen den Erfolg. Die Infanteristen werden hervorragend geführt und schießen schneller als die Österreicher. Das blanke Gewehr machte in der Sonne den schönsten Effekt und ihr Feuer ging nicht anders als ein stetiges Donnerwetter, schreibt später ein beeindruckter österreichischer Offizier über die Preußen. Unsere Armee ließ den Mut völlig sinken. Die Nachricht vom Sieg nimmt Friedrich II. Wahr, bleibt aber melancholisch. Der Schmerz um gefallene Freunde ist der Wermutbecher, den die Vorsehung allen Kriegstriumphen beigesellt hat, um die übermäßige Freude am Siege herabzumindern. Bei der Auswahl einer Bibelstelle für den Dankesgottesdienst zeigt er sich wenig sanft. Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie mich lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Eine Botschaft für Maria Theresia, noch ein Beweis dafür, dass der Preuße die, wie er sie nennt, Königin von Ungarn, nicht ernst nimmt. Der Sieg bei Mollwitz bringt dem Preußenkönig den Respekt Europas ein. Frankreich bietet ihm eine Allianz gegen die Habsburger an. Und der wichtigste Bündnispartner Österreichs, England, drängt auf ein rasches Kriegsende. Ein Jahr später steht Friedrich II. Vollends als Sieger da. Im Sommer 1742 schließt er mit Maria Theresia den Breslauer Frieden. Damit bekommt er seine Eroberungen bestätigt. Schlesien ist geteilt, der weitaus größere Part gehört nunmehr zu Preußen. Durch den Gewinn der reichen Provinz steigt Preußen zur fünften Großmacht in Europa auf. Maria Theresia gibt nicht auf. Unversöhnlich nennt sie Friedrich II. Den bösen Mann in Berlin. Nachdem sie einen erfolgreichen Krieg gegen Bayern und Böhmen geführt und Prag zurückerobert hat, versucht sie auch wieder nach Schlesien zu greifen. Doch Friedrich II. Kommt den Österreichern zuvor und marschiert im August 1744 in Böhmen ein. Damit beginnt der zweite Schlesische Krieg. Abermals entscheidet der Preuße eine bedeutende Schlacht für sich. Am 4. Juni 1745 siegt er bei Hohenfriedberg. Ein halbes Jahr später bestätigt der Dresdner Frieden den preußischen Besitz in Schlesien. Nur ein Siebtel der Provinz bleibt bei Österreich. Friedrich muss aber ein Opfer bringen. Er erkennt Maria Theresias Mann, Franz I. Stephan, als Kaiser an. Trotzdem führt auch der Frieden von Dresden zu keinem Ende des Konfliktes. 11 Jahre später, im April 1756, beginnt der Siebenjährige Krieg. Ein globaler Kampf um Macht und Land. Abermals wird Schlesien zum Kriegsschauplatz. Maria Theresia hat den Verlust der Region nicht akzeptiert. Ein breites Bündnis soll helfen, Schlesien zurückzugewinnen und Preußen wieder zu einem Kleinstaat machen. Jetzt erwirbt sich Friedrich II. Seinen berühmten Beinamen »Der Große«. Maria Theresia und Friedrich II. Ziemlich beste Feinde. Die Kontrahenten könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie hat 16 Kinder, er keine. Sie ist katholisch, er Freigeist. Sie ist ein geliebtes Kind, er mit seinem Vater überworfen. Eines haben Maria Theresia und Friedrich II. Jedoch gemeinsam, den unbedingten Willen zur Macht. Von Karin Feuerstein-Prasser. Welch ein Drama! Seit 1438 tragen die Habsburger die Kaiserkrone, doch nun fehlt ein männlicher Thronerbe, der diese Tradition fortsetzen kann. Und noch wichtiger ist die Frage, wer soll Österreich, die stärkste Macht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, eigentlich regieren, wenn das Haus Habsburg im Mannesstamm erlischt? Zumindest für diesen Fall hat der Habsburger Kaiser Karl VI. Bereits 1713 Vorsorge getroffen. Mit dem neuen Erbgesetz der pragmatischen Sanktion wurde erstmals die weibliche Thronfolge erlaubt. So würde künftig auch eine Tochter über die habsburgischen Lande herrschen können. Aus diesem Grund erhielt die 1717 geborene Maria Theresia eine besonders gründliche Ausbildung. Zum Glück erwies sie sich als kluge, folgsame und wissbegierige Schülerin, die ihren Eltern keinen Kummer bereitete. Nur einmal setzte sie den eigenen Kopf durch, als es um ihren künftigen Ehemann ging. Der Franzl sollte es sein und kein anderer. Das Kaiserpaar war davon nicht sonderlich begeistert, auch wenn der gut 8 Jahre ältere Franz Stephan von Lothringen in Wien seine höfische Ausbildung absolviert hatte. Doch Herz und Gemüt der erst 5-jährigen Maria Theresia sollen schon damals von diesem Menschen erfüllt gewesen sein. Am 12. Februar 1736 läuteten die Hochzeitsglocken. Tatsächlich wurde die Ehe sehr glücklich und mit insgesamt 16 Kindern gesegnet, von denen 10 das Erwachsenenalter erreichten. Doch die private Idylle endet jäh mit dem Tod Karls VI., der am 20. Oktober 1740 völlig überraschend stirbt. Jetzt muss sich die erst 23-jährige Königin Maria Theresia bewähren, wobei die Voraussetzungen denkbar ungünstig sind. Zum einen hat ihr der Vater nach den kostspieligen Türkenkriegen eine fast leere Staatskasse sowie eine Armee im desolaten Zustand hinterlassen. Zum anderen stellt sich die bange Frage, werden die europäischen Mächte eine weibliche Erbfolge tatsächlich anerkennen? Schon meldet der bayerische Kurfürst Karl Albrecht, der mit einer Cousine Maria Theresias verheiratet ist, eigene Ansprüche auf den Wiener Thron an. Unterstützung erhält er durch Philipp von Spanien, der seine Zusage zur pragmatischen Sanktion umgehend zurückzieht. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis Bayern und Spanien Maria Theresia den Krieg erklären. Doch es ist ein anderer, der beiden Mächten völlig unerwartet zuvorkommt. Preußens junger König Friedrich II., der bislang eher durch sein demonstratives Desinteresse an allem Militärischen auffiel. Aber natürlich musste er schon früh mit der entsprechenden Ausbildung beginnen, obwohl er bei jedem Pistolenschuss und Kanonendonner ängstlich zusammenzuckte. Das verlangte der gestrenge Vater Friedrich Wilhelm I., der als Soldatenkönig in die Geschichte einging. So blieb dem Kronprinzen keine andere Wahl, auch wenn der Heranwachsende lieber seinen musischen Interessen nachging, die Werke französischer Philosophen las und auf seiner geliebten Querflöte spielte. Je älter Friedrich wurde, desto weniger machte er einen Hehl daraus, wie sehr er seinen Vater und dessen Liebe zur Armee verachtete. Schließlich war die Atmosphäre im Berliner Schloss so vergiftet, dass der Kronprinz im Sommer 1730 einen Fluchtversuch unternahm und sich angeblich nach England absetzen wollte. König Friedrich Wilhelm reagierte mit unerbittlicher Strenge, ließ Hans Hermann Katte, der seinen Sohn begleitet hatte, unverzüglich hinrichten, und auch über Friedrich selbst schwebte, wegen Fahnenflucht, eine Zeit lang das Damoklesschwert der Todesstrafe. Er kam erst auf freien Fuß, nachdem er seinem Vater unbedingten Gehorsam geschworen hatte. Der Preis war hoch. 1733 musste Friedrich gegen seinen ausdrücklichen Willen die Braunschweigerin Elisabeth Christine heiraten, obwohl er viel lieber Junggeselle geblieben wäre. Wie er einem Vertrauten schrieb, würde er gewiss ein schlechter Ehemann sein, denn er fühlte in sich weder genügend Beständigkeit noch Liebe zum weiblichen Geschlecht, um zu glauben, ich würde sie in der Ehe in mich aufnehmen. Das war tatsächlich der Fall, die Verbindung mit Elisabeth Christine blieb kinderlos. Inzwischen tendiert man zu der Ansicht, dass Friedrich II. Homosexuell veranlagt war, auch wenn er seine Neigungen vermutlich nie ausgelebt hat. Schon bald nach dem Tod seines Vaters im Mai 1740 zeigt der neue Preußenkönig, dass seine Abneigung gegen alles Militärische wohl nur vorgespielt war. Ruhm und Macht sind ihm genauso wichtig wie anderen Herrschern auch, und seine Armee ist dank des Soldatenkönigs hervorragend aufgestellt. Als Friedrich II. Im Dezember 1740 zur allgemeinen Überraschung in Schlesien einfällt, glaubt er mit der jungen und unerfahrenen Maria Theresia leichtes Spiel zu haben. Dass ihm eine Frau Paroli bieten könnte, liegt außerhalb seines Vorstellungsvermögens. Doch der Preußenkönig irrt, denn die Habsburgerin ist gut auf ihre schwere Aufgabe vorbereitet und kann sich auf altgediente Ratgeber verlassen. Die Vorschläge ihres Ehemanns Franzl, der seit 1745 die Kaiserkrone trägt, schlägt sie hingegen meist in den Wind. Trotz ihrer ständigen Schwangerschaften hat eindeutig Maria Theresia am Wiener Hof das Sagen, und wenn ihr etwas nicht passt, bekommen die Untergebenen die gefürchteten Wutausbrüche ihrer Monarchin zu spüren. Schon bald ist ihre Autorität unangefochten, und auch wenn sie nach außen hin gerne ihre Mütterlichkeit demonstriert und sich zur Landesmutter stilisiert. Das aber ist nur ein raffinierter Trick, mit dem sie den empfundenen Makel ihrer Weiblichkeit kompensiert. Zu ihren eigenen Kindern hat sie nämlich kein besonders herzliches Verhältnis. Nach zeitgenössischer Aussage ist ihre angebliche Liebe eher durch Kälte und Misstrauen geprägt, und vor allem die Töchter haben unter der Strenge und Kontrollwut der Mutter zu leiden. Auch zu ihrem ältesten Sohn, dem späteren Kaiser Josef II., ist das Verhältnis angespannt. Während der Thronfolger einen aufgeklärten Absolutismus und mehr religiöse Toleranz im streng katholischen Österreich fordert, glaubt Maria Theresia, ihre Untertanen weiter bevormunden zu müssen. Das unterscheidet sie grundlegend von ihrem Kontrahenten Friedrich II., der zwar protestantisch erzogen ist, sich aber als Freidenker präsentiert. Da in Preußen traditionell religiöse Toleranz herrscht, wird nach der Eroberung Schlesiens als Willkommenssignal an die katholischen Neubürger ab 1747 die St. Hedwigskathedrale in Berlin errichtet. Im selben Jahr wird Friedrichs Lustschloss Sanssouci in Potsdam eingeweiht, wo der Kriegstreiber wieder in die Rolle des Philosophen auf dem Thron schlüpft. Zu Flötenkonzerten und den berühmten Tafelrunden lädt Friedrich Illustre männliche Gäste wie den französischen Philosophen Voltaire, während Frauen im Hofleben keine Rolle spielen, noch nicht einmal die eigene Ehefrau. Innenpolitisch weht ein frischer Wind durch Preußen. Als Vertreter des aufgeklärten Absolutismus versteht sich Friedrich nicht als von Gott eingesetzter Monarch, sondern nennt sich gerne den ersten Diener des Volkes, wenngleich er die dadurch absolutistische Maxime verfolgt: alles für das Volk, nichts durch das Volk. Doch auch wenn er das Justizwesen reformiert und sich als Förderer von Kunst und Wissenschaft einen Namen macht, hält ihn das nicht davon ab, sein Land 1756 mit dem Einmarsch in Sachsen in den nächsten Krieg zu stürzen. Zwar macht der Siebenjährige Krieg Preußen letztlich zur Großmacht, doch aus dem Philosophen von Sanssouci wird nun der alte Fritz, ein erschöpfter und verbitterter Misanthrop, der er bis zu seinem Lebensende bleibt. Auch Maria Theresias letzte Lebensjahre sind vom Kummer überschattet. Den Verlust ihres Franzl, der 1765 einem Schlaganfall erliegt, verkraftet sie nie ganz. Um die beiden erbitterten Kontrahenten ist es einsam geworden. Als Maria Theresia 1780 stirbt, schreibt Friedrich II. Diplomatisch versöhnlich: »Ich habe den Tod der Kaiserin bedauert. Sie hat ihren Thron und ihrem Geschlecht Ehre gemacht. Ich habe mit ihr Krieg geführt, aber ich war nie ihr Feind.« Letzterem hätte Maria Theresia sicher energisch widersprochen. Aber wer weiß, wie sich die beiden verstanden hätten, wären sie sich jemals persönlich begegnet. Zwischen Drill und Desertion – das preußische Heer. Es gibt wenig, das Friedrich II. An seinem Vater schätzte. Ein Erbe übernahm er vom Soldatenkönig aber gerne. Eine Armee, die ganz Europa das Fürchten lehren würde. Von Franz Metzger. Es gab kaum ein Entkommen. Wer einmal als Soldat in der preußischen Armee gelandet war, blieb da in der Regel auch. Eine der wenigen Möglichkeiten zur Flucht bot das Chaos einer Schlacht, ansonsten war die Truppe streng und misstrauisch überwacht. Mit gutem Grund. Während des Siebenjährigen Krieges verloren die Armeen durch Desertion in etwa genauso viele Soldaten wie durch Tod, Verwundung oder Gefangennahme. Belohnungen für die Ergreifung von Fahnenflüchtigen hielten den massenhaften Absprung ebenso wenig auf wie die drakonische Bestrafung gefasster Deserteure. Allerdings, im Gegensatz zu vielen anderen Armeen der Kriegsgeschichte, wurden Ersttäter nicht gleich hingerichtet, was ja eine Schwächung der Truppe bedeutet hätte. Erst beim dritten gescheiterten Fluchtversuch endete man vor dem Erschießungskommando. Die relative Gnade für Erst- und Zweitdeserteure bestand jedoch im berüchtigten Spießrutenlaufen, das nicht alle Verurteilten überlebten. Der Profos, Militärbeamte, verteilte in Salz getauchte Hasel- und Birkenruten und ließ 200 Mann eine Gasse bilden, beschreibt der Preußenhistoriker Max Lehmann eine solche Bestrafung. Dem Verurteilten wurde der Mantel abgenommen. Mit nackter Brust und nacktem Rücken trat er seinen Schmerzensgang an. Welch ein Anblick, wenn dann das Blut die Kleider überströmte und die Ruten beim Zurückziehen Fleischstücke losrissen. Dass Friedrich II. Im Siebenjährigen Krieg überhaupt auf eine große Armee zurückgreifen konnte, verdankte er seinem Vater Friedrich Wilhelm I., der als Soldatenkönig in die Geschichte eingegangene Preußenherrscher hatte eine Armee mit einer Soldstärke von 80.000 Mann aufgebaut, die aber keinen einzigen Schuss in kriegerischer Absicht abgefeuert hatte. Bis zu Beginn des Siebenjährigen Krieges wuchs das Heer auf 145.000 Mann, was im Vergleich zur Größe des Staates riesig war. Und es markierte einen entscheidenden Wandel in der Militärgeschichte. War Soldat sein bisher ein vergleichsweise freier Beruf gewesen, bei dem man sich dem verdingte, der die besten Konditionen bot? So begann in Preußen die Zeit der national organisierten Wehrpflichtarmee. Der Soldatenkönig hatte sein Staatsgebiet in Kantone aufgeteilt, die jeweils eine bestimmte Zahl Soldaten stellen und nach Verlusten wieder auffüllen mussten. Es lag nahe, dass die Verantwortlichen der Kantone dem König nicht gerade die hochgestellten und produktivsten jungen Männer überließen. Dieses Schicksal traf somit häufig Arbeitslose und Taglöhner, Vaganten und auch Kleinkriminelle. Aber nicht ausschließlich. Für Handwerksgesellen ohne Aussicht auf eine Meisterstelle oder nachgeborene Bauernsöhne bot der Militärdienst eine Chance auf ein womöglich besseres Leben. Eine bessere Zukunft erwarteten auch die jüngeren Adelssöhne, die die Offizierslaufbahn einschlugen. Eine solche Karriere war zum Muss, zu einer Frage der Ehre in diesen Kreisen geworden. Die Offizierstellen bei Infanterie und Kavallerie blieben dem Adel reserviert. Bürgerliche konnten lediglich bei der Artillerie und den Pioniereinheiten höhere Ränge erreichen. Ganz auf Söldner verzichten konnte und wollte aber auch Brandenburg-Preußen nicht. Werber für den Preußenadler durchzogen das ganze Reich und lockten mit einem Handgeld Rekruten an. Hatten sie Mühe, ihr Sold zu erfüllen, schreckten sie auch nicht vor Tricks zurück. Dem Schweizer Armutsflüchtling Ulrich Bräker etwa gaukelte man eine Stellung als Diener vor. Zu spät begriff er, dass er sich zum Kriegsdienst für Preußen verpflichtet hatte. Woher sie auch kamen, die wenigsten Rekruten, die den einzelnen Infanterieregimentern zugeteilt wurden, hatten Erfahrung im Umgang mit Waffen. Die Antwort darauf war ein rigoroser, mit aller Härte durchgesetzter Drill, wie es Ulrich Bräker in seinen Lebenserinnerungen beschreibt. Wir mussten oft ganze 5 Stunden lang in unserer Montur eingeschnürt wie geschraubt stehen, in die Kreuz- und quere Pfahlgerade marschieren und ununterbrochen blitzschnelle Handgriffe machen. Das alles auf Geheiß eines Offiziers, der mit einem furiosen Gesicht und aufgehobenem Stock vor uns stand und alle Augenblick dreinzuhauen drohte. Allein der Umgang mit den überlangen Vorderladerflinten erforderte monatelanges Üben, ehe die Truppe gleichzeitig und einigermaßen rasch aufeinanderfolgende Salven lieferte. Friedrichs Armee feuerte etwas schneller als die Gegner, aber 2 bis 3 Salven pro Minute bildeten das Limit. Die wahre Herausforderung an die Disziplin war es, in eng geschlossenen Reihen den feindlichen Gewehrmündungen auf oft nicht einmal 100 Metern entgegenzusehen, ohne zu wanken und zu weichen, und dabei gleichzeitig zu laden, zielen und feuern, ohne sich von den getroffenen Kameraden rechts und links ablenken zu lassen. Wenn sich Offiziere und Unteroffiziere hinter den Reihen der Infanteristen positionierten, geschah dies nicht aus Feigheit, sondern um die eigenen Männer vom Zurückweichen oder gar der Flucht abzuhalten. Die Kombination von Drill und Furcht, aber auch Motivation, machten die preußische Armee zum Werkzeug für Friedrichs kühne Feldzüge. Diese waren nicht alle erfolgreich, aber stets kreativ. Oft genug waren die Preußen in der Minderzahl, was Friedrich durch überraschende Manöver auszugleichen versuchte. Das bekannteste Beispiel ist der Einsatz der sogenannten schiefen Schlachtordnung bei Leuthen am 5. Dezember 1757. Die traditionelle Kampfformation des 18. Jahrhunderts bestand darin, dass sich die Infanterieregimenter auf dem Schlachtfeld in einer langen, gewöhnlich dreireihigen Linie gegenüber dem Feind aufstellten. Zog sich einer der Parteien nach dem Austausch von Gewehrsalven und Artilleriefeuer nicht zurück, folgte der von Kavallerieattacken unterstützte Nahkampf. Die Kunst des Feldherrn bestand darin, die schwächste Stelle der feindlichen Front zu erkennen und zu durchbrechen. Friedrich griff bei Leuthen auf eine Taktik zurück, die der thebanische Feldherr Epaminondas erstmals 371 v. Chr. Bei Leuktra gegen die Spartaner angewandt haben soll. Auch Friedrich massierte seine besten Truppen auf eine Flanke, wo ihnen prompt der Durchbruch gelang, während die andere Flanke durch Geplänkel gegnerische Truppen band. Solche Manöver verlangten Regimentskommandeure, die ebenso verlässlich wie selbstständig zu entscheiden verstanden. Tatsächlich konnte Friedrich herausragende Generäle seiner Zeit versammeln, ohne deren Hilfe er niemals der Große geworden wäre. Aber auch nicht ohne seine Soldaten, dem Kanonenfutter. Ihnen stand Friedrich genauso Menschenleben verachtend gegenüber wie viele andere große Feldherren. In der Schlacht bei Kolin 1757 brach das offen aus ihm heraus, als er sich vergebens seinen fliehenden Grenadieren entgegenstellte. »Ihr Racker, wollt ihr denn ewig leben?« Für den König zu sterben, das war und blieb Soldatenschicksal. Versailles 1756. Pakt gegen Preußen. Seit dem Einmarsch Friedrichs II. In Schlesien will Maria Theresia ihr verlorenes Land zurück. Sie gewinnt zwei einflussreiche Frauen, die mit dem Preußenkönig auch eine Rechnung offen haben. Von Sophia Schülke. Das Kleid der Dame ist hochgerutscht, die Schenkel bloß, der Busen blank. Auf einem Divan bedrängen sie sechs übergriffige Männer. Einer, als Friedrich II. Zu erkennen, greift ihr, Maria Theresia, gar unters Kleid. »Ich muss ihre unteren Gebiete haben.« Die satirische Radierung mit dem vielsagenden Titel »The Queen of Hungary Stripped« spielt 1742 wenig subtil auf die Besetzung Schlesiens durch Friedrich II. An. Diese weitet sich zum österreichischen Erbfolgekrieg aus, in dem mehrere Fürsten Ansprüche auf die Habsburger Erblande erheben. Doch Maria Theresia lernt schnell. Sie wird sich gegen Friedrich Verbündete suchen, und zwar dort, wo es Friedrich richtig wehtut. Der Preußenkönig gerät auch mit der zweiten mächtigen Frau Europas aneinander, der russischen Zarin Elisabeth I., die er als infame Hure des Nordens bezeichnet. Als illegitime Tochter Peters des Großen ist sie durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen und fürchtet zeitlebens einen Anschlag. Die sehr religiöse Zarin sieht umgekehrt Friedrich als bösen Fürst ohne Gottesfurcht, der jede Sache ins Lächerliche dreht und niemals in die Kirche geht. Ihre Verwandte Maria Theresia hat Schlesien nicht vergessen und nähert sich der Zarin an. Als Friedrichs Preußen den russischen Interessen an einer Westexpansion zunehmend in die Quere kommt, kann die Habsburgerin die Romanowa gewinnen. Das Band festigt Maria Theresia, als sie Elisabeth 1747 vorschlägt, Taufpatin ihres Sohnes Leopold zu werden. 1755 findet Maria Theresia auch einen Weg zu Ludwig dem 15. von Frankreich, über Jeanne Antoinette Pompadour, des Königs engste Vertraute und Beraterin. Die schöne, wohlhabende Frau ist seit 10 Jahren offiziell die oberste Mätresse und hat ihre Stellung am Versailler Hof geschickt gefestigt. Weil Ludwig selbst bei Audienzen mit hoffremden Diplomaten nicht einmal spricht, umschwärmen diese die Marquise. Erst recht, seit sie ab 1751 auch bei Ludwigs Arbeitsgesprächen mit dem Außenminister anwesend ist. Als Graf Starhemberg, österreichischer Botschafter am Hof in Versailles, die Marquise als Mittlerin vorschlägt, findet Maria Theresia sie vorzüglich erwählet. Tatsächlich hat die Pompadour etwas mit Maria Theresia und Elisabeth I. gemeinsam. Auch sie hat keine hohe Meinung vom Preußenkönig. Spätestens, seitdem er 1752 in seinem politischen Testament schonungslos über Frankreich und über sie gelästert hat. Ein schwacher Fürst redet sich ein, dass er diese Monarchie regiert. Eine Mätresse, die nur auf ihre Bereicherung hinarbeitet, viel Unordnung und viel Räuberei stürzen diesen Staat in einen Abgrund von Schulden. Pikant dabei? Friedrich II. Interessiert sich für Pompadours Einfluss auf den König und versucht, sie mit Geld und Geschenken für Preußen einzunehmen. Zum Ende des Siebenjährigen Kriegs wird er gar Unterhändler anweisen, sie mit 500.000 Franken für einen Frieden zu bestechen. Die bürgerliche Mätresse, die Friedrich für so korrumpiert hält, wird auf die preußischen Korruptionsversuche nie eingehen. Ende August 1755 erhält die Pompadour von Graf Starhemberg zwei Briefe. Der erste ist vom österreichischen Staatskanzler an sie persönlich und erklärt, dass der zweite Brief von Maria Theresia an Ludwig Dinge von größter Wichtigkeit enthalte. Im Mai 1756 unterzeichnen die beiden Mächte den ersten Vertrag von Versailles. Es ist ein Neutralitätsabkommen und ein Defensivbündnis, in dem sie einander im Verteidigungsfall gegen Preußen militärische Unterstützung zusichern. Mit der historischen Umkehrung der Allianzen, dem Renversement des Alliances, endet der seit 1516 bestehende Konflikt zwischen Österreich und Frankreich. Friedrich hat dafür selbst den letzten Ausschlag gegeben, als er kurz zuvor die preußisch-britische Konvention von Westminster schloss. Mit ihr wollte George II., Friedrichs Onkel, das europäische Gleichgewicht wahren und sein Militär für den Kampf um die Kolonien mit Frankreich schonen. In Versailles war man düpiert. Weil sich der Partner Preußens mit dem Erzfeind verband, nimmt man nun das Habsburger Angebot erst recht zügig an. Als Österreich noch ein Bündnis mit Russland schließt, bleibt Friedrichs Reaktion nicht aus. Er schimpft auf die drei Erzhuren Europas und überfällt Sachsen im August 1756 mit einem angeblichen Präventivschlag und ohne Kriegserklärung. Es ist der Beginn des Siebenjährigen Kriegs. Maria Theresia wird seufzen. Der liebe Gott wird doch schließlich Mitleid mit uns haben und dieses Ungeheuer vernichten. Aber auch Friedrich kommt in diesem Krieg an seine Grenzen. Eine Anekdote besagt, dass er, von einer Leipziger Wirtin auf seine Abgekämpftheit angesprochen, geantwortet habe: Wenn man zwei Weiber und die Franzosen am Halse hat, muss man wohl schlimm aussehen. Zweites Kapitel: Welt in Flammen. August 1756. Schluss mit dem Frieden. Der Preußenkönig tut es schon wieder. Ohne Kriegserklärung fällt er in ein Land ein. Diesmal trifft es Sachsen. Mit Friedrichs Flucht nach vorn beginnt der Siebenjährige Krieg. Von Janina Lingenberg. Nun regnet es seit zwei Tagen und regnet und regnet. Es hört nicht auf. Sie schlafen unter freiem Himmel, haben kein Brot. Die Sachsen ertrugen ihre Aushungerung mit großer Artigkeit, notiert Friedrich II. Später anerkennend. Von seinem Stützpunkt aus blickt er Pirna nahe Dresden entgegen. Dort befindet sich das Lager der sächsischen etwa 20.000 Mann starken Armee. Eigentlich ist es kaum einzunehmen, denn Elbe und Felsen keilen es ein. Nur Zeit und Hunger könnten diese Stellung, laut Friedrich, eine der stärksten in Europa, niederringen. Dabei hat der Preuße keine Zeit. Friedrich muss mit dem Schlimmsten rechnen, wenn er nicht zügig losschlägt, bevor sich die Gegner einigen. Wenn schon Krieg, dann lieber nicht vor der eigenen Haustür, sondern in Sachsen oder Böhmen. Den Belagerungsring formen drei Korps, die getrennt voneinander am 29. August 1756 die Grenze zwischen Sachsen und Preußen überschritten haben. Die zweite Kolonne führte der preußische König selbst an. Sein Überfall mit beinahe 70.000 Soldaten gibt den Startschuss für den Siebenjährigen Krieg, wobei Sachsen schon nach sechs Wochen am 16. Oktober kapituliert. Auch bei Dresden stehen sich die Truppen kampflos gegenüber. Friedrich lässt das Schloss besetzen. Dort hat er einst als Kronprinz bei August, dem Starken, dem Vater seines jetzigen Kontrahenten, ausgiebig auf Bällen gefeiert. Was hat Europa doch Hoffnung in den musischen und aufgeklärten Thronfolger Preußens gesetzt? Aber sein Rendezvous des Ruhms war ihm wichtiger und nun wird die Königin nicht mehr lang auf sich warten lassen. Königin ist die nette Bezeichnung, die Friedrich für Österreichs Maria Theresia übrig hat. Erzhure, die weniger nette. Zusammen mit Zarin Elisabeth von Russland und Madame de Pompadour aus Frankreich macht Maria Theresia ihm das Leben schwer. Eigentlich will Preußen ja nur seinen Platz im europäischen Mächtespiel verteidigen, so Friedrichs Meinung, aber die Frauen scheinen ihm den nicht zu gönnen. Oder spielt auch eine Rolle, dass der preußische König mit Frauen ohnehin Probleme hat? Friedrich ist ein Wiederholungstäter. 16 Jahre zuvor war er schon einmal in ein Land eingefallen, Schlesien. Nach nun 11 Jahren Frieden entscheidet er sich erneut für die Attacke, dieses Mal gegen Sachsen. Der Angriffskrieg erscheint ihm immer logischer, da die Geheimdienste von Truppen berichten, die sich zusammenziehen, und von neuen Allianzen, die sich bilden. Wer hätte gedacht, dass sich Österreich und Frankreich vereinen? Lange trennte sie Feindschaft. Friedrich schätzte die Lage falsch ein. Er glaubte nicht an diese Umwälzung. Er weiß zwar, dass Maria Theresia nach nichts anderem trachtet, als ihn für die Annexion Schlesiens büßen zu lassen und Preußen wieder auf Provinzgröße zurechtzustutzen, aber ein Bündnis? Tatsächlich kann der österreichische Staatskanzler Fürst Kaunitz 1756 ein Renversement des Alliances herbeizaubern, eine Umkehrung der Allianzen, die im ersten Versailler Vertrag besiegelt wird. Und hätte es noch Zweifel gegeben, so räumt Friedrich diese selbst durch sein Bündnis mit England aus, das Frankreichs Ludwigs des 15. endgültig an die Seite Österreichs treibt. Nun erfüllte das Geschrei der Sachsen ganz Europa, schreibt Friedrich und weiß, dass er Geschichte schreiben kann, indem er Geschichten aufschreibt. So rechtfertigt er sich in seinem Werk zum Siebenjährigen Krieg damit, dass er nicht anders konnte, als Sachsen zu überfallen. Das ist die Art, wie Fürsten ihren Rechtsstreit führen, mit den Waffen in der Hand. Und weiter? So dienen denn solche Kriege der Erhaltung des Rechtszustandes in der Welt und der Verhütung der Völkerknechtung. Das heiligt ihre Anwendung. Geht es ihm also um Freiheit, Notwehr und Gerechtigkeit? Hehre Ziele, für die er Verständnis einfordert. In der Tat streiten sich die Historiker seit langem um die Definition dieses Kriegs. Angriff oder Prävention? Bösartigkeit oder Weitsicht? Für Friedrich und seine Zeit bedeutet Krieg eher ein politisches Mittel und weniger ein Grab tausender Soldaten. Am Ende zählt, die preußischen Großmachtansprüche zu festigen. Außerdem verfügt Sachsen über hübsche Ressourcen. Das Land würde Preußen trefflich abrunden, meint Friedrich in seinem politischen Testament von 1752. Nun ist es also soweit. Dichter Nebel bedeckte die Ebene und verhüllte alle Gegenstände. Wie durch einen Schleier erblickte man das Dorf Lobositz und rechts und links davon zwei Kavallerieabteilungen. Beschreibt Preußens König die Stimmung kurz vor der Schlacht, in der er auf Österreich trifft, das der bei Pirna eingeschlossenen sächsischen Armee zu Hilfe eilt. An diesem 1. Oktober 1756 gewinnt Friedrich und verhindert die Befreiung Sachsens. Seine Erfolge werden oft darauf zurückgeführt, dass er auch die Rolle des Heerführers einnimmt und so schneller agieren kann. Richtig ist aber auch, dass er dank seines gehassten Vaters über eine moderne und effiziente Armee verfügt. Auf den anfänglichen Triumph folgen 7 Jahre Krieg, in denen der Feldherr seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit verliert. Der Vorteil des Angriffs schwindet. Die Übermacht formiert sich. Anfang 1757 treten Russland, Sachsen und Schweden dem antipreußischen Bündnis bei. Später auch Spanien. Weil Friedrich den Reichsfrieden bricht, erklärt ihm das Heilige Römische Reich Deutscher Nation den Krieg. Und am 1. Mai 1757 folgt der zweite Versailler Vertrag. Ein Offensivbündnis, um Preußen zu zerschlagen und bis auf die Kurmark unter sich aufzuteilen. Friedrich steht am Abgrund. Nordamerika 1754. Krieg um die neue Welt. Schon bevor der Siebenjährige Krieg in Europa beginnt, belauern sich Franzosen und Briten im nördlichen Amerika. Ein junger Offizier namens George Washington lässt den Konflikt schließlich eskalieren. Von Frederick Seeler. Der 21-jährige George Washington hat eine Mission. Mit 40 Soldaten der britischen Kolonialarmee und 13 Mingo-Indianern streift er durch den Wald von Pennsylvania, um einen französischen Spähtrupp aufzuspüren. Im Morgengrauen finden die Indianer Fußabdrücke auf dem Waldboden. Sie schleichen sich an eine Waldlichtung heran, wo die Franzosen gerade frühstücken. Was dann passiert, ist umstritten. Washington schreibt in seinem Tagebuch: Wir waren ziemlich nah an sie herangekommen, als sie uns entdeckten. Seine Männer feuern zwei Salven ab, die Franzosen schießen zurück. Nach dem Schusswechsel liegen laut Washington 10 Franzosen tot auf dem Waldboden, unter anderem ihr Kommandeur, Joseph de Jumonville. Ein überlebender Franzose erzählt eine andere, brutalere Geschichte. Als die Gewehre verstummen, ist Jumonville nur verwundet. Er ruft Washington zu, er sei in diplomatischer Mission unterwegs und beginnt, eine königliche Note vorzulesen. Doch der Anführer, der Mingo-Indianer, springt hervor, holt mit seinem Tomahawk-Beil aus und spaltet Jumonvilles Schädel. Dann zieht er dessen Gehirnmasse heraus und zerreibt sie zwischen seinen Händen. Sicher ist, dass Oberstleutnant Washington mit seinem Überfall am Morgen des 28. Mai 1754 einen globalen Krieg auslöst. Schon lange konkurrieren Frankreich und Großbritannien um Land- und Handelsrouten in Nordamerika. Nun eskaliert der Konflikt. Bald wird man diesen Teil des Siebenjährigen Krieges als Franzosen- und Indianerkrieg bezeichnen. Am Ende geht aus dem Kampf um den Kontinent ein unerwarteter Sieg hervor. 1750 leben 1 Million englischer Siedler auf Farmen und in Städten an der Ostküste Nordamerikas. Aus den Kolonien Virginias und Pennsylvanias drängen sie nach Westen über das Appalachengebirge, um das fruchtbare Land am Ohio River zu besiedeln. Auch Frankreich beansprucht das Gebiet für sein Kolonialreich Nouvelle-France, das von Kanada quer durch Nordamerika bis an den Golf von Mexiko reicht. Der Ohio River ist für sie eine wichtige Verbindung zum Mississippi. In den 1750er Jahren errichten sie Forts an den großen Seen. In den Wäldern der Region leben mehrere Indianerstämme, die Biberfelle an Franzosen und Engländer verkaufen. Sie dulden weder Siedler noch befestigte Militäranlagen. Aus dem Misstrauen zwischen den Kolonialmächten erwächst ein harter Konflikt. Im Mai 1754 schickt der Gouverneur von Virginia einen Trupp unter Führung von George Washington in die Gegend. Die Mission endet mit dem Tod des französischen Kommandeurs Jumonville. Nach dem Zusammenprall mobilisieren Großbritannien und Frankreich ihre Truppen, obwohl sie erst 2 Jahre später offiziell den Krieg erklären werden. Jumonvilles Bruder marschiert mit 600 französischen Soldaten und kanadischen Milizen an den Ohio River, um Washington zu stellen. Unterwegs verbünden sich die Franzosen mit Indianerstämmen, denen sie Autonomie versprechen. Derweil heben die Briten in Neuengland 2000 Mann für eine Kolonialarmee aus und marschieren im Frühjahr 1755 mit 10 Kanonen auf das französische Fort Duquesne zu, das heutige Pittsburgh. Mit dem Tross George Washington, der eine Miliz aus Virginia anführt. Doch die Briten werden erwartet. In einem Wald lauern Franzosen und Indianern und schießen aus erhöhter Position auf die Feinde. Kugeln durchlöchern Washingtons Hut und töten sein Pferd. Und als er ein neues besteigt, auch das zweite. Trotzdem gelingt ihm die Flucht. Anschließend ist ihm klar, dass dieser Konflikt andere Taktiken erfordert als ein klassischer Krieg, zumal sich das Kampfgebiet über Tausende von Quadratkilometern bis zum Mississippi erstreckt. Die britischen Infanteristen sind für Formationen auf dem Schlachtfeld ausgebildet, nicht aber für den Kampf in der Wildnis. Daher befiehlt Washington seinen Männern, die traditionellen Rotröcke auszuziehen und stattdessen Tarnfarben zu tragen, und er wirbt Cherokee-Indianer als Späher an. Unterdessen erreichen weitere Schiffe aus Frankreich die Forts an den großen Seen, bringen frische Truppen, Schießpulver und Wein. Lange Zeit gelingt es den Briten nicht, die französischen Anlagen einzunehmen. Innerhalb von 3 Jahren wechselt König George II. 4-mal den Kommandanten seiner glücklosen Kolonialtruppen aus. Als der Krieg auch in Europa beginnt, fasst der britische Außenstaatssekretär William Pitt einen Plan. Während man den Franzosen in Europa nur standhält, will er sie in Nordamerika mit großen Truppenverbänden überraschen. So segeln 40 Kriegsschiffe der Royal Navy über den Atlantik und bringen 12.000 Mann Verstärkung. Zugleich kreuzen britische Fregatten vor den Atlantikhäfen Frankreichs und verhindern damit, dass französische Schiffe nach Kanada auslaufen können. Ohne Nachschub aus der Heimat müssen die französischen Soldaten ihren Guerillakrieg im Ohio-Tal aufgeben und sich nach Norden zurückziehen. 1759 verschanzt sich der Großteil der Armee bei Quebec, der Hauptstadt Neufrankreichs. Sie gerät nun ins Fadenkreuz. Britische Kriegsschiffe, die den Lorenzstrom hinaufgesegelt sind, schießen mit 1800 Kanonen auf die Stadtmauern. Nach 2 Monaten Belagerung steigt eines Nachts eine britische Elitetruppe von 4500 Mann von Bord, klettert eine Felswand hinauf und marschiert vor der Stadt auf. Die Infanteristen aus Großbritannien sind monatelang auf dem Paradeplatz gedrillt worden, um im Takt zu marschieren, auf Kommando zu schießen und bei feindlichem Beschuss die Formation zu halten. Am nächsten Tag, den 13. September 1759, formiert sich die starke französische Armee zur Verteidigung. Viele sind kanadische Milizionäre, die in den Wäldern von Ohio gekämpft haben, aber kaum Erfahrung mit Feldschlachten besitzen. Sie stürmen auf die Briten zu und feuern aus Distanz. Die britischen Soldaten ertragen den Beschuss und warten ab. Sie haben ihre Musketen mit 2 Kugeln geladen. Erst als die Franzosen nur noch 20 Meter entfernt sind, feuern sie. Bleikugeln surren durch die Luft, hunderte Feinde fallen zu Boden und verbluten im Gras. Eine Kugel holt den französischen General Louis-Joseph de Montcalm-Gosson vom Pferd. Auch den britischen General trifft eine Kugel. Im Todeskampf hört James Wolfe, wie seine Truppen vorrücken, ihre Bajonette aufpflanzen und die Linien der Franzosen stürmen. Die Schlacht auf der Abraham-Ebene dauert 15 Minuten. Wenige Tage später kapituliert Quebec. Der Kampf um Nordamerika ist entschieden. Als 1763 auch der Krieg in Europa endet, ist das Ergebnis für Frankreich katastrophal. Vom einst riesigen Kolonialreich in Amerika ist gerade einmal die Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon im Nordatlantik übrig geblieben. Das britische Empire steigt fortan mit seiner Marine zur dominanten Kolonialmacht auf. Doch der neue König, George III., überschätzt seine Autorität in den Kolonien. Um Konflikte mit Indianern zu vermeiden, verbietet er seinen Untertanen, das eroberte Gebiet am Ohio zu besiedeln. Zudem erhöht er die Steuern auf Tee, um die Kriegsschulden zu finanzieren. Darauf rebellieren die Kolonien, angeführt von George Washington. Eine Feldschlacht will er vermeiden, denn er weiß, wie effektiv eine Guerilla-Armee in den Wäldern gegen britische Infanteristen kämpfen kann. Quiberon, 1759. Sturmfahrt in den Sieg. 700 Jahre nach Wilhelm dem Eroberer steht erneut eine mächtige Flotte in Frankreich bereit zur Invasion Englands. Jetzt ruht alle Hoffnung auf der Royal Navy. Von Klaus Hillingmeier. Beat to Quarters, Gefechtsalarm, 9.45 Uhr. Jeder Matrose und Seesoldat auf der Royal George ist in Bewegung, um das britische Linienschiff und seine 100 Kanonen auf den Kampf vorzubereiten. Admiral Edward Hawke hat die feindliche Flotte in der Bucht von Quiberon an der Nordwestküste Frankreichs gesichtet. Vor einer Woche war die französische Atlantikflotte von 21 Linienschiffen unter dem Kommando von Hubert de Brienne, Comte de Conflans, in die See gestochen. Die mächtigen Kriegsschiffe mit 60 bis 80 Geschützen sollen einer Invasionsflotte aus Hunderten von Transportschiffen Feuerschutz geben. 48.000 französische Soldaten stehen Gewehr bei Fuß, um den Erzfeind Großbritannien auf eigenem Boden in die Knie zu zwingen. Alle seemännische Vernunft spricht gegen einen britischen Angriff zu diesem Zeitpunkt. Sturmböen fegen über das Schiff und die schweren Wellen verschleiern die gefährlichen Riffe und Untiefen an der bretonischen Küste. Zudem fehlen verlässliche Seekarten für diese Küstenregion. Der für die Navigation zuständige Master der Royal George warnt daher eindringlich vor einem Angriff in der Bucht. Hawk ignoriert den besonnenen Ratschlag. Er lässt alle Segel setzen und Kurs auf die Franzosen nehmen. Sein Motto: Wenn du den Feind sichtest, greif an. Seine Angriffslust hatte Hawk schon 1744 als junger Kapitän während der Seeschlacht bei Toulon bewiesen, als er eigenmächtig die Initiative ergriff und ein feindliches Schiff enterte. Der siebenjährige Krieg auf See begann 1756 mit einem der größten Desaster in der Geschichte der Royal Navy, als durch die Inkompetenz von Admiral John Byng der Flottenstützpunkt Menorca verloren ging. Byng wurde wegen Feigheit vor dem Feind erschossen. Immerhin nutzte der Admiral seine letzte Chance zur Ehrenrettung und gab persönlich das Kommando zum Feuer. Voltaires Kommentar: Die Engländer halten es von Zeit zu Zeit für nötig, einen Admiral zu erschießen, um die anderen zu ermutigen. 1757 beförderte die Londoner Admiralität Hawke zum Kommandeur der britischen Kanalflotte. Der Befehl: Die Blockade von Brest, Stützpunkt der französischen Atlantikflotte. Monatelang kreuzten Hawkes Linienschiffe vor der bretonischen Küste, ohne dass ein Schuss fiel. Stattdessen musste der Admiral einen permanenten Kampf um genießbaren Nachschub führen. Das Bier war sauer und der Zwieback die Heimat von Maden. Als 1759 die Novemberstürme einsetzten, musste der Admiral kurzfristig die Blockade aufheben, da notwendige Reparaturarbeiten anstanden. Sein Gegner Brienne erkannte die Chance und gab den Befehl zum Auslaufen. Es ist gegen 15.30 Uhr, als die Vorhut der britischen Flotte das Feuer eröffnet. Nach einer Breitseite ist die französische Formidable durchlöchert wie ein Küchensieb, wird sich ein englischer Schiffsarzt erinnern. Ein weiteres französisches Linienschiff öffnet, trotz des heftigen Wellengangs, seine unteren Stückpforten für die Kanonen. Das Schiff schlägt voll Wasser und geht sofort unter. Viele Franzosen in Briennes Besatzungen sind zwangsrekrutiert und ohne jede Erfahrung zur See. Seine Leutnants und Kapitäne brillieren oft mehr durch ihre klangvollen Adelstitel als durch Seemannschaft. Hingegen steht eine Karriere in der Royal Navy auch talentierten Söhnen des Bürgertums offen. Admiral Hawkes Vater war Anwalt und sein bester Kapitän, John Campbell, ist der Sohn eines einfachen schottischen Pfarrers. Gegen 16.30 Uhr nähert sich die Royal George Briennes Flaggschiff Soleil Royal. Doch dann kreuzt die französische Superbe auf und lenkt das Feuer auf sich. Ihre 70 Geschütze gegen die 100 der Royal George. Seekranke Landratten gegen gut gedrillte Matrosen. Nach wenigen Minuten versinkt auch dieses Schiff und reißt seine Besatzung in den nassen Tod. Der Jubel der britischen Seeleute fällt ungewöhnlich schwach aus. Zu groß ist das Mitleid mit dem Feind. Als die frühe Dunkelheit des Novembers einbricht, gibt Hawke den Befehl zu ankern. Jede weitere Aktion wäre jetzt reiner Selbstmord. Am nächsten Morgen kann Hawke Bilanz ziehen. Der Feind hat 7 Linienschiffe verloren, doch der Admiral grummelt. Hätte ich nur 2 Stunden länger Licht gehabt, die ganze Flotte wäre vernichtet gewesen. Hubert de Brienne kann mit seinem Flaggschiff entkommen, aber er segelt in die Schande. Sein Schiff läuft auf Grund und der Admiral setzt sich mit einem Beiboot nach Brest ab. Er wird aller Ämter enthoben und den Rest seines Lebens als gebrochener Mann vegetieren. Hawke hingegen erhält vom Parlament eine stattliche Pension von jährlich 2000 Pfund. Sein Triumph von Quiberon hat das Rückgrat der französischen Marine gebrochen. Nun stehen Frankreichs Soldaten in Übersee auf verlorenem Posten. Indien 1756 bis 1761. Ein schmutziger Triumph. Stoffe, Gewürze und Edelsteine. Indien verspricht glänzende Geschäfte, Franzosen und Briten konkurrieren um die Vormacht auf dem Subkontinent. Ein Verrat wird die Entscheidung bringen. Von Klaus-Jürgen Brem. Ein halbes Jahr benötigen Nachrichten vor dem Maschinenzeitalter, um von der Küste Ostindiens oder dem dortigen Golf von Bengalen nach Europa zu gelangen und ebenso lange zurück. Es dauerte also mindestens ein Jahr nach Absenden einer Meldung aus Indien, bis London oder Paris wirksam darauf reagieren konnten, sei es mit Truppen oder mit Geldmitteln. Gegen eine militärische Konfrontation Großbritanniens mit Frankreich in diesem Teil der Welt sprach außerdem, dass beide Mächte in Indien nur durch Aktiengesellschaften repräsentiert waren, die im Interesse ihrer Aktionäre konstante Erträge liefern mussten. Weil Kriegshandlungen aber die Geschäfte gefährdeten, rief Frankreich 1754 sogar seinen Gouverneur in der südindischen Stadt Pondicherry ab. Der allzu ehrgeizige François-Joseph Dupleix hatte die gesamte südostindische Küste einschließlich des britischen Madras unter seine Kontrolle bringen wollen. Dass Indien dennoch von Anfang an in den Strudel des Krieges zwischen Großbritannien und Frankreich geriet, verdankte es den Ambitionen des jungen Nawab, des Herrschers von Bengalen im Nordosten des indischen Subkontinents. Der 22-jährige Sirad Jhudola überschätzte seine militärischen Mittel und forderte gleich nach seinem Herrschaftsantritt 1756 die Franzosen im benachbarten Chandernagar ebenso wie die Briten in Kalkutta ultimativ auf, die Arbeiten an ihren Befestigungen sofort einzustellen. Während der französische Repräsentant der Compagnie des Indes, Pierre Renault, noch höflich erklären ließ, dass er nur die alten Befestigungen ausbessern ließ, würdigte Roger Drake, der Repräsentant der East India Company in Kalkutta, die wiederholten Briefe des Nawab mit keiner Antwort. Als Sirad Jhudola Anfang Juni 1756 mit seiner Armee vor der Stadt am Hooghly-Fluss, einem Nebenlauf des Ganges, erschien, war es für Verhandlungen zu spät. Nach 4 Tagen musste die Besatzung des im Hafen von Kalkutta gelegenen Fort William kapitulieren. Zuvor hatte sich Drake auf einem Schiff flussaufwärts in Sicherheit gebracht. Eine beträchtliche Anzahl der gefangenen Europäer, die genannten Zahlen schwanken zwischen 39 und 146, wurde zunächst in einem kleinen, fensterlosen Wachraum des britischen Forts eingesperrt. Dort fiel ein großer Teil in nur einer Nacht den beengten Verhältnissen oder dem Wassermangel zum Opfer. Wegen der vielen Toten konnten die Wächter am nächsten Morgen kaum die Tür zu dem Verlies öffnen, das bald als Black Hole of Calcutta in ganz Europa berüchtigt wurde. Ein Bericht des Überlebenden John Sophania Holwell betont, dass jeder Gefangene nur 46 Quadratzentimeter Platz hatte. Auch wenn viele von Holwells Angaben als übertrieben gelten, konnte die East India Company diese Schmach kaum ungesühnt lassen. Im Januar 1757 steuerte Admiral Charles Watson mit einem kleinen britischen Geschwader den Golf von Bengalen an. An Bord seiner Schiffe befand sich auch ein Korps von 700 Mann unter dem Kommando des Oberstleutnants Robert Clive. Der 32-jährige Brite war ursprünglich als Sekretär nach Madras gekommen, hatte aber schon bald seine militärischen Talente unter Beweis stellen können. Clive schien auch jetzt die geeignete Persönlichkeit, um den Nawab von Bengalen in seine Schranken zu weisen. Ohne besondere Mühe brachten die Briten zunächst Kalkutta samt Fort William wieder in ihre Hand. Clives Handstreich gegen die vor der Stadt aufmarschierte Armee von Sirad Jhudola schlug am 3. Februar zwar fehl, aber das Ungestüm der wenigen Briten, die mehr als 1000 seiner bengalischen Soldaten erschlugen, verunsicherte den jungen Nawab sehr. In einem Abkommen mit Watson und Clive erklärte er sich bereit, sämtliche ihrer Bedingungen zu erfüllen. Die beiden Briten misstrauten allerdings den Friedensbeteuerungen des Bengalen, zumal sich schon bald zeigte, dass es Sirad Jhudola mit der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht eilig hatte. Clive argwöhnte, dass der Nawab auf die Hilfe der Franzosen in Chandernagar setzte. Zwar hatte der französische Gouverneur Renault die Anweisung erhalten, sich in dem britisch-bengalischen Konflikt neutral zu verhalten, für Watson und Clive aber blieben die Franzosen ein Risikofaktor. Vor einem Präventivschlag schreckten beide jedoch zurück. Erst die am 12. März eintreffende Nachricht vom Kriegsausbruch in Europa und der Befehl aus London, den Franzosen mit allen Mitteln zu schaden, gab ihnen freie Hand. Bereits 10 Tage später hatte sich Watsons Geschwader durch eine von den Franzosen eilig angelegte Schiffssperre manövriert und bombardierte aus kurzer Distanz die Außenforts von Chandernagar. Nur 2 Stunden später musste Gouverneur Renault mit rund 700 Verteidigern kapitulieren, nach dem Verlust sämtlicher Geschütze. Ein Teil der Franzosen floh zu Sirad Jhudola, der sich weigerte, die Flüchtlinge an Clive auszuliefern. Die Briten fühlten sich vorerst zu schwach, um sich mit der über 30.000 Mann starken Armee des Nawab zu messen. Erst als im Juni 1757 Mir Jaffa, der Verwandte und Heerführer von Sirajuddala, den Briten heimlich seine Unterstützung anbot, entschloss sich Clive zum Angriff. Seine kleine Armee aus 750 Briten und 2500 Sepoys, einheimische Söldner, war zwar hervorragend ausgebildet, aber ohne Mir Jaffas Verrat hätte Clive gegen den überlegenen Feind kaum eine Chance gehabt. Am 23. Juni 1757 stießen beide Armeen bei Plassey, etwa 130 Kilometer nördlich von Kalkutta, aufeinander. Der linke Flügel der Bengalen unter Mir Jaffa verhielt sich während des ganzen Tages vollkommen passiv. Sirajuddala befahl daraufhin den Rückzug, was Clive sofort ausnutzte und dem Gegner mit seiner Artillerie massiv nachsetzte. Am Abend hatte er die Schlacht und ganz Bengalen gewonnen. Sirajuddala starb auf der Flucht und Mir Jaffa wurde als Lohn für seinen Verrat als Nachfolger eingesetzt. Die ihm abgepresste Entschädigung von märchenhaften 500.000 britischen Pfund machte die britischen Teilnehmer an der Schlacht zu reichen Leuten. Mit dem Sieg fiel eine Vorentscheidung im Indischen Krieg. Die Franzosen entsendeten zwar im folgenden Jahr noch einmal Verstärkungen nach Pondicherry in Südindien, doch nach mehrmonatiger Belagerung musste sich die ausgehungerte Besatzung der Festung am 15. Januar 1761 den Briten ergeben. Im Pariser Frieden von 1763 erhielten die Franzosen die Stadt allerdings zurück. Sie blieben bis 1954 in Indien, 7 Jahre länger als der einstige Rivale Großbritannien. November 1760. Die letzte große Schlacht. Bei Torgau in Sachsen will Friedrich II. Die Österreicher endgültig besiegen. Der Kampf beginnt für die Preußen desaströs. Doch dann kommt die unerwartete Wende. Von Michael Billig. Wie ein Rasender jagt Friedrich II. In Theodor Fontanes Gedicht alte Fritz-Grenadiere umher und er ruft seine Soldaten bei Torgau in Sachsen zu: Racker, wollt ihr denn ewig leben? Am 3. November 1760 ziehen Preußens Truppen dort in die letzte große Schlacht des Siebenjährigen Kriegs. Sie marschieren einen Berg hinauf, mitten hinein ins österreichische Kanonenfeuer. Friedrich II. Hat in einem Pfarrhaus sein Hauptquartier eingerichtet. Dorthin ruft er am Vorabend der Schlacht zur Lagebesprechung. Der Preußenkönig will die Österreicher ein für allemal schlagen. Dieser Krieg dauert mir zu lange. Er muss auch euch langweilig sein. Wir werden ihn morgen beenden, schwört er die versammelten Offiziere ein. Mit 50.000 Soldaten und etwa 300 Kanonen will er dieses Ende erzwingen. Es ist gegen 14 Uhr, als Friedrich in der Ferne den ersten Schuss hört. Er nimmt an, dass Zietener mit dem Sturm auf die Höhen begonnen hat. Des Königs Kolonnen sind noch nicht vollständig aufgestellt, dennoch befiehlt er den Angriff. 6.100 Grenadiere bilden die erste Welle. Sie zählen zur Elite der preußischen Armee. Nur wenige werden die nächsten Minuten überleben. Auf die Soldaten geht eine Kanonade nieder, wie sie, wenn man einem Augenzeugen glauben darf, noch nie zuvor seit Erfindung des Pulvers erlebt worden war. Tausende Preußen sterben allein in der ersten halben Stunde. Anders als es der König vermutet, hat Zieten die Anhöhe noch nicht erreicht. Seine Husaren liefern sich nur mit einem Vorposten der Österreicher ein Gefecht. Bevor Zieten auf dem Hauptschlachtfeld eintrifft, steht Friedrich schon am Rande einer Niederlage. Der Preußenkönig selbst geht beinahe zu Boden, eine Gewehrkugel trifft ihn auf der Brust. Bärenhorst, sein Adjutant, wird später berichten, wie er seinen Anführer rettet. Ich blickte in die Höhe und sah den König, der den Zügel fallen ließ und zurücksank. Ich kam schnell genug hinzu, um ihn vor dem Sturz zu bewahren. Friedrich ist ohnmächtig. Bärenhorst trägt ihn in das nächste Waldstück, wo sie sich verstecken. So entgehen sie der Gefangennahme. Erst als die Dunkelheit hereinbricht, wagen sie sich aus dem Versteck. Der König ist wieder zu sich gekommen, sein Pelzrock hat die Kugel gebremst. Die Wunde ist klein und schnell versorgt. Friedrich findet Unterschlupf in einer Kirche 6 Kilometer vom Schlachtfeld entfernt. Dort wird er die Nacht verbringen und sehnlichst auf Nachricht von Zieten warten. Er muss das Schlimmste befürchten. Ganz anders die Stimmung auf den Süptitzer Höhen. Nachdem Österreichs Truppen auch die 2. und 3. Angriffswelle zurückgeschlagen haben, wähnt sich Daun als Sieger. Der Generalfeldmarschall lässt bereits die Kunde vom Triumph nach Wien überbringen. Doch er täuscht sich gewaltig. Mitten in der Nacht öffnet sich die Kirchentür. Friedrich verfasst gerade neue Befehle, als sein Bote Zietens das Gotteshaus betritt und ihm den Sieg über die Österreicher verkündet. General Zieten hat es tatsächlich geschafft, die Anhöhe zu erobern. Gleich mehrere Hindernisse haben das Vorrücken Zietens verzögert. Erst der feindliche Vorposten, dann das morastige und sumpfige Gelände im Süden der Anhöhe. Ein Schäfer hat dem General schließlich den Weg auf die Anhöhe verraten. Zieten ist mit seinen Truppen nach oben gestürmt und den überrumpelten Österreichern in den Rücken gefallen. Es war der nicht mehr für möglich gehaltene Sieg, bei dem beide Seiten insgesamt 32.000 Soldaten verloren. Beide Armeen sind nach der Schlacht bei Torgau erschöpft. Danach folgen nur noch kleinere Gefechte. Für mehr fehlt die Unterstützung. Denn inzwischen ist den Briten in Nordamerika ein entscheidender Sieg gegen die Franzosen gelungen, sodass sie das Interesse am europäischen Kriegsschauplatz verlieren. Großbritannien, das den Krieg der Preußen bislang finanziert hat, dreht Friedrich den Geldhahn zu. Es sieht nicht gut aus für den Preußenkönig, doch das Schicksal wird ihm noch einmal gewogen sein. 3. Kapitel: Schwelbrand. Die Zarin ist tot, lang lebe Preußen. Russland, 1762. Im Januar scheint für Friedrich II. Alles verloren zu sein. Der Preußenkönig denkt bereits an Kapitulation. Da ändert ein Todesfall im fernen St. Petersburg alles. Von Mareike Pohl. Es ist ein klirrend kalter Wintertag. Der Tod geht in St. Petersburg. Reiche Beute hat er in den letzten Jahren auf den Schlachtfeldern gemacht. So viele namenlose Tote, die gestorben sind, ohne dass es die Welt groß gekümmert hätte. Aber heute holt der Tod eine Frau von ihrem Krankenlager, eine, deren Ableben sehr wohl den Lauf der Geschichte verändern wird. Am 5. Januar 1762 stirbt Elisabeth Petrowna, Zarin von Russland, die letzte der Romanows. Als die Nachricht Wien erreicht, ist Maria Theresia entsetzt. Sie verliert ihre langjährige Verbündete im Kampf gegen Preußen. Gut 20 Jahre lang hat Elisabeth, die Tochter Peters des Großen, über Russland geherrscht. 1741 putscht sie sich mit Hilfe der Garde in einem unblutigen Staatsstreich an die Macht, ermutigt vom französischen Botschafter Le Jetardy. Der weltgewandte Diplomat beginnt sogar eine Affäre mit Elisabeth. Manche sehen in ihm schon den kommenden Herrscher Russlands. Da bringt ihn seine Eitelkeit zu Fall. In einer Depesche an den französischen König protzt er mit seiner Liaison. Er teile gern das Bett mit Elisabeth, obwohl sie die Hüften einer polnischen Köchin hat und sich nicht gerne wäscht. Charmant geht anders, findet wohl Elisabeth, als ihr der Brief in die Hände fällt. Der Botschafter wird in Ungnade entlassen, aber die Zarin bewahrt sich ihr Faible für Frankreich. Elisabeth fördert die Kunst und lässt den Winterpalast bauen. Sie liebt die Jagd und Maskenbälle. 15.000 Kleider soll sie besitzen. Nur einen Gatten findet sie nicht. Sie heiratet nie und hat keine Kinder. Um die Nachfolge zu regeln, holt die Monarchin 1742 ihren Neffen Peter von Holstein-Gottorp an den Hof. Der 14-Jährige ist eine Enttäuschung. Mager, mickrig, pockennarbig, hinterhältig. Die Zeit wird es richten, hofft Elisabeth. Ein Irrtum. Peter hasst das rückständige Russland. Die Sprache lernt er nur unter Zwang. Er schwärmt für Preußen und hat bloß Soldatenspiele im Kopf. Eine Heirat wird es richten, hofft die Zarin. Ein noch größerer Irrtum. Sie vermählt den Neffen mit der deutschen Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, der späteren Katharina der Großen. Die Ehe wird eine Katastrophe. Wie ihr Vater will Elisabeth nach Westen expandieren. Sie hat ein Auge auf Ostpreußen und Kurland im heutigen Lettland geworfen. Als der Siebenjährige Krieg ausbricht, verbündet sich Russland mit Frankreich und Österreich gegen Friedrich II. Elisabeth kann den bösen Mann ohne Gottesfurcht nicht ausstehen. Er wiederum bezeichnet ihre Regentschaft als Herrschaft der Fotze. Der Zarenhof steht damit vor einer paradoxen Situation. Elisabeth kämpft gegen Friedrich, den Mann, den Thronfolger Peter glühend verehrt. 1757 erleidet die Zarin einen Schlaganfall und ist fortan gesundheitlich angeschlagen. Russland verfügt zwar über die größte Armee Europas und erzielt Erfolge gegen Preußen. 1760 nehmen Russen und Österreicher sogar Berlin ein. Doch die Generäle agieren zögerlich, als wollten sie es sich nicht mit dem künftigen Herrscher verscherzen. Für Peters Idol sieht es Anfang 1762 düster aus. Friedrich II. Steht am Abgrund. Die Liste seiner Verbündeten war nie lang. Militärische Misserfolge kratzen am Image vom unbesiegbaren Heerführer. In Ostpreußen stehen die Russen, in Sachsen und Schlesien die Österreicher. Friedrichs verzweifelter Versuch, die Osmanen als militärischen Partner zu gewinnen, ist gescheitert. Und jetzt drehen ihm die verbündeten Briten den Geldhahn zu. Hat sich das kleine Preußen übernommen? Mit dem Ableben der Zarin und dem Machtwechsel in Russland ändert sich alles. Friedrich II. Triumphiert. Dass eine der Erzhuren Europas tot ist, passt ihm. Spöttisch dichtet er: O Wandre, hier ruht Messalina. Sie war des Russen und des Kosaken Konkubine. Jetzt hat sie alle erschöpft und verlässt diese Gestade, um sich im Reich der Toten neue Buhler zu suchen. Nach dem Mirakel von Brandenburg in der Schlacht von Kunersdorf ist dies nun das zweite Wunder, das Preußen rettet. Friedrich hofft auf ein Bündnis mit Peter, das ihn mit einem Schlag von dieser infamen Horde von Barbaren befreit. Tatsächlich schließt der neue Zar im Mai 1762 einen Separatfrieden mit Preußen und schickt 20.000 russische Soldaten, die jetzt für Friedrich kämpfen sollen. Russland hat die Seiten gewechselt, auch Schweden zieht sich nun aus dem Krieg zurück. Friedrich frotzelt: Habe ich denn Krieg mit den Schweden gehabt? Freigelassene Kriegsgefangene verstärken bald die dezimierte preußische Armee. Im Sommer 1762 ziehen sich die Franzosen nach zwei Niederlagen aus Hessen zurück. Großbritannien hat mittlerweile Frankreich im French and Indian War in Nordamerika besiegt. Das Empire ist nun die mächtigste See- und Kolonialmacht und verliert das Interesse am deutschen Kriegsschauplatz. Ein letztes Mal spannend wird es, als Zar Peter im Juli 1762 von seiner Frau Katharina gestürzt wird. Macht die neue Zarin alles rückgängig, was ihr verhasster Gatte mit Preußen vereinbart hat? Katharina trifft eine kluge Wahl. Sie zieht die russischen Truppen zurück, den Friedensvertrag lässt sie bestehen. Vielleicht erkennt sie als Erste, die Finanzen sind zerrüttet, die Wirtschaft am Boden, die Armeen geschwächt. Es wird Zeit für einen Frieden. Katharina die Große. Eine Frau putscht. In einer Welt der Männer stürzt sie ihren Gatten und herrscht für Jahrzehnte über ein Riesenreich. Von Mareike Pohl. Schwarz, immer nur schwarz trägt Katharina seit dem Tod der Zarin Elisabeth. In ihre Trauer mischen sich dunkle Zukunftsängste. Jetzt herrscht Katharinas Mann, Peter III. Es geht das Gerücht, er wolle sie in ein Kloster sperren und seine Mätresse zur Zarin machen. Sollte es das gewesen sein? Mit 16 Jahren hat Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst 1745 den russischen Thronfolger geheiratet. Katharina, wie sie fortan genannt wird, stammt aus einem unbedeutenden deutschen Fürstengeschlecht und hat nur eine Aufgabe, einen Stammhalter zur Welt zu bringen. In der Hochzeitsnacht geht Peter lieber saufen. Die Geburt ihres ersten Sohnes, von ihrem Liebhaber, ist traumatisch. Man nimmt ihr das Baby weg und lässt sie stundenlang allein, sie leidet Durst. wie sie es hasst, sich so hilflos zu fühlen. Dagegen gibt es nur ein Mittel: Macht. Absolute Macht. Doch Macht haben die Männer, die Kirche und die Armee. 18 Jahre lang lebt Katharina nun am russischen Hof. Zeit genug, um ihren Gatten hassen zu lernen. Aber auch Zeit, um zu verstehen, wie das Herz Russlands schlägt und wie Intrigen gesponnen werden. Der neue Zar ist unbeliebt. Durch das Bündnis mit Preußen riskiert er einen Krieg mit Dänemark und brüskiert seine Soldaten. Jahrelang haben sie gegen Friedrich gekämpft, haben Kameraden sterben sehen und Erfolge gefeiert, die Peter nun mit Füßen tritt. Als er die Infanterie in preußisch-blaue Uniformen steckt, verliert er den letzten Rückhalt. Peter verstaatlicht Kirchengüter, wodurch er den Leibeigenen helfen und sie zu Staatsbauern machen will. Er schafft die Folter ab und die Salzsteuer, um die Armen zu entlasten. Schulen will er bauen und gegen die Korruption kämpfen. Peter hat gute Ideen, was ihm fehlt, ist Charisma. Er ist vielen Russen unsympathisch und bringt Adel und Kirche gegen sich auf. Mithilfe ihrer Anhänger und der Garde putscht sich Katharina im Juli 1762 an die Spitze Russlands. Peter stirbt kurz darauf unter ungeklärten Umständen. Katharina inszeniert sich als Philosophin auf dem Thron. Sie korrespondiert mit Voltaire, liest staatstheoretische Schriften und strebt ein modernes Russland an. Viele Ideen scheitern an der Realität und spätestens mit der Französischen Revolution und einem Bauernaufstand im eigenen Land wandelt sich Katharina von der aufgeklärten zur eher absolutistischen Monarchin. 34 Jahre lang herrscht sie über Russland und geht als berühmteste aller Zarinnen in die Geschichte ein. Friede von Hubertusburg. Zurück auf Los. 1763 einigen sich die Kontrahenten auf einen Frieden, der in Europa den Vorkriegszustand wiederherstellt. Großbritannien, Russland und Preußen sehen sich dennoch als Sieger, zu einem hohen Preis. Von Barbara Beck. Als sich Vertreter Preußens, Österreichs und Sachsens Ende 1762 im Jagdschloss Hubertusburg treffen, um über einen Friedensvertrag zu verhandeln, ist die Kriegsmüdigkeit groß und die Bilanz des Schreckens enorm. Allein in Europa sind über 1 Million Menschen dem Krieg zum Opfer gefallen, fast die Hälfte davon Zivilisten. Die Armeen haben hohe Verluste zu beklagen. So sind etwa 180.000 preußische, 140.000 österreichische und 120.000 russische Soldaten auf den Schlachtfeldern umgekommen, ihren Verwundungen erlegen oder an Seuchen und Krankheiten gestorben. Hinzu kommen die materiellen Schäden in den vom Krieg betroffenen Provinzen. Auch der Verhandlungsort in Sachsen ist gezeichnet von massiven Zerstörungen. Die preußischen Truppen richteten diese an, als sie das Schloss Hubertusburg 1761 plünderten. Das einst prächtige Hauptgebäude lässt sich weder für die Verhandlungen nutzen, noch dazu, die Delegationen unterzubringen. Man ist gezwungen, auf Nebengebäude auszuweichen. Für die Wahl von Hubertusburg spricht eine Lage auf etwa halber Strecke zwischen Leipzig und Dresden, den Hauptquartieren der Preußen und Österreicher. Am 30. Dezember 1762 beginnen die Beratungen ohne umfangreiches Festprogramm, das Friedensverhandlungen damals oft begleitet. Die Besprechungen in Hubertusburg gehen nüchterner über die Bühne. Auf zeremonielles Gepränge wird verzichtet. Während man sich hier noch auf Friedensbedingungen einigen muss, haben Großbritannien und Frankreich bereits im November 1762 einen Vorfrieden geschlossen. Am 10. Februar 1763 unterzeichnen diese sowie Spanien und Portugal den Frieden von Paris. Großbritannien geht daraus als führende See- und Kolonialmacht hervor, während Frankreichs Nimbus als Hegemonialmacht schwere Einbußen erleidet. Große Teile der spanischen und französischen Kolonien müssen an Großbritannien abgetreten werden. Russland und Schweden sind schon im Frühjahr 1762 durch separate Friedensverträge ausgeschieden. Das Zarenreich ist endgültig zur osteuropäischen Hegemonialmacht aufgestiegen, die frühere Großmacht Schweden dagegen zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilt. In territorialer Hinsicht ändert sich in Mitteleuropa nach 7 Jahren Krieg nichts. Der am 15. Februar 1763 geschlossene Friede von Hubertusburg ist ein Kompromissfriede, der den Status quo ante, den vorherigen Zustand, bestätigt. Er besteht aus den Verträgen zwischen Preußen und Österreich sowie Preußen und Sachsen. Man garantiert sich die gegenseitigen Besitzstände und gibt alle besetzten Gebiete entschädigungslos zurück. Das vom Krieg besonders gebeutelte Sachsen kann somit nicht, wie erhofft, beim preußischen König eine Entschädigung durchsetzen. Preußen nämlich ist dank seiner wiedergewonnenen militärischen Stärke durchaus gewillt, wenn nötig, einen erneuten Waffengang zu riskieren. Das Kurfürstentum Sachsen beerdigt nach dem Friedensschluss sowohl seine Großmachtambitionen als auch sein Bündnis mit Österreich. Es hat nun den Status einer Mittelmacht und wird in Zukunft nicht mehr nach der polnischen Königswürde greifen. Kaiserin Maria Theresia muss sich damit abfinden, dass Schlesien unwiderruflich an Preußen verloren ist. Versuche, die schlesische Grafschaft Glatz zu behalten, sind von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Friedrich II. Erklärt sich immerhin bereit, bei der nächsten Kaiserwahl in seiner Eigenschaft als Kurfürst von Brandenburg für den ältesten Sohn der Habsburgerin, Erzherzog Joseph, zu stimmen. Der Preußenkönig kann mit dem Ergebnis der Verhandlungen zufrieden sein. Sein Land hat sich endgültig als 5. europäische Großmacht neben Frankreich, Österreich, Großbritannien und Russland etabliert. Innerhalb des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation haben sich die Kräfte unmerklich zugunsten Preußens verschoben. Der österreichisch-preußische Gegensatz wird für mehr als 100 Jahre die deutsche Geschichte bestimmen. Befriedigt, stellt Friedrich II. Fest, es ist doch ein gutes Ding um den Frieden, den wir geschlossen haben, aber man muss sich das nicht merken lassen. Bitter vermerkt dagegen der Kammerherr von Friedrichs Gattin Reichsgraf Ernst Ahasverus Heinrich von Lehndorf: Wenn man aber bedenkt, welche unzähligen Opfer dieser Krieg gefordert hat, wie viele Provinzen verwüstet, wie viele Familien ruiniert worden sind, und das alles, um die Herrscher in dem Status quo ante zu sehen, so möchte man über den Wahnwitz der Menschheit laut aufschreien. Die Friedensschlüsse 1763 läuten zwar keinen dauerhaften Frieden ein, aber zumindest eine für das 18. Jahrhundert bemerkenswerte lange Friedensphase. Erst die Französische Revolution von 1789 und die ihr folgenden Koalitions- und Befreiungskriege gegen Frankreich unter Napoleon setzten Europa erneut der Kriegsfurie aus. Interview: Hannover ist der Schlüssel. Hier wachsen die Konflikte zusammen. Im Siebenjährigen Krieg bekämpfen sich die Europäer auf 3 Kontinenten. Der Historiker Marian Füssel erklärt, wie die Schauplätze verknüpft sind, wie die Bevölkerung leidet und wie Preußenkönig Friedrich II. Auch um seinen Ruf in den Geschichtsbüchern kämpft. Interview von Sonja Nowak. Herr Professor Füssel, Winston Churchill nannte den Siebenjährigen Krieg den ersten Weltkrieg der Geschichte. Sind Sie auch dieser Meinung? Ich spreche lieber von einem globalen Konflikt, weil man sich sonst in einem Wettrennen um den Ersten Weltkrieg befindet. Dabei kommt es nicht darauf an, welcher Weltkrieg nun der erste war. Viel spannender ist, dass es sich beim Siebenjährigen Krieg um einen Konflikt handelt, der auf mehreren Kontinenten ausgetragen worden ist. In Nordamerika bekämpfen sich die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien bereits 1754. In Europa beginnt der Krieg 2 Jahre später mit dem Einmarsch Friedrichs in Sachsen. Wie hängen die Konflikte zusammen und werden zum Siebenjährigen Krieg? Es gibt 2 große Teilkonflikte, die miteinander verflochten sind. Den zwischen Preußen und Österreich um Schlesien und den zwischen Frankreich und Großbritannien um koloniale Besitztümer, etwa in Nordamerika und Indien. Der Schlüssel ist die Personalunion von Hannover und Großbritannien, das heißt, der Kurfürst von Hannover ist gleichzeitig der König von Großbritannien. So sind die Briten auch auf dem Festland verwundbar und zum Engagement auf dem europäischen Kampfschauplatz genötigt. Die beiden Konflikte wachsen gewissermaßen in Hannover zusammen. War Friedrichs Einmarsch in Sachsen ein Präventiv- oder ein Angriffskrieg? Was sagt die aktuelle Forschung zu der lang geführten Debatte? Die These vom Präventivkrieg vertritt heute kaum noch jemand. Das war ein reines Rechtfertigungsnarrativ. Friedrich brauchte Sachsen aus geopolitischen und logistischen Gründen für den Krieg gegen Österreich. In seinem politischen Testament, das später aufgetaucht ist, hat er Sachsen daher auch als nützlich bezeichnet. Durch eine gewiefte Medienstrategie hat er es so aussehen lassen, als ob er einem Schlag seiner Gegner zuvorkommt. Dabei war die österreichische Aufrüstung da noch gar nicht so weit fortgeschritten, dass man von einer unmittelbaren Bedrohung hätte reden können. Wobei es wohl nur eine Frage der Zeit war, bis das Pulverfass explodiert. Das stimmt. Die europäischen Staaten waren alle nicht gerade friedfertig. Deswegen lagen Konflikte natürlich in der Luft. Der Siebenjährige Krieg war ja ein Erfolgekrieg des österreichischen Erbfolgekriegs, mit dessen Ausgang 1748 alle unzufrieden waren. Sie sprechen in Ihrem Buch von einem Medienkrieg. Friedrich habe es geschafft, schon zu Lebzeiten als der Große zu gelten, obwohl er von seinen 16 größeren Schlachten die Hälfte verloren hat. Wie wichtig war es, sich als der Unbesiegbare zu inszenieren? Friedrich war ein großer Medienstratege und erstaunlich modern darin, wie er versucht hat, die großen Kanäle der Kommunikation zu kontrollieren und sein Bild in der Öffentlichkeit zu lenken. Welche Bedeutung er als Verhinderer von Kommunikation hatte, sieht man daran, dass nach dem Tod Friedrichs in den 1780er und 1790er Jahren eine ganze Welle von Publikationen erschienen ist, die bis dato alle unterm Teppich gehalten wurden. Man hat wohl gezögert, etwas zu publizieren, was dem König nicht gefallen könnte. Im Vergleich zum Dreißigjährigen Krieg gut 100 Jahre zuvor erlitt die Zivilbevölkerung im Siebenjährigen Krieg deutlich weniger Gewalttaten. Wie nahmen die Menschen den Krieg wahr? Die Gesellschaft war noch sehr stark religiös geprägt. Viele Pfarrer predigten vom Strafgericht Gottes, wenn eine Stadt eingenommen wurde oder brannte. Hunger und Krankheiten spielten eine große Rolle. Viel mehr Menschen starben an Epidemien und Seuchen als an Kampfhandlungen. Die Bevölkerung war weniger durch losgelöste, marodierende Truppen wie in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges betroffen. Stattdessen bewirteten und versorgten sie umherziehende Soldaten, die wiederum Krankheiten in die Städte trugen. So litt die Bevölkerung auch im Zeitalter einer gebändigteren Kriegsführung unter dem Konflikt. Die Bilanz des Krieges: über 1 Million Tote und keine territorialen Gewinne. Historiker Johannes Burkhardt sieht das Heilige Römische Reich deutscher Nation als den wahren Sieger, da es als einziger Kriegsteilnehmer seine Kriegsziele voll erreicht habe. Stimmen Sie dem zu? Ich finde die Position nicht überzeugend. Das Reich hat unter dem Krieg extrem gelitten und ist wenige Jahrzehnte später, 1806, sang- und klanglos untergegangen. Insofern bin ich skeptisch gegenüber der These. Vor allem Preußen ist mit einem großen Erfolg aus dem Konflikt hervorgegangen. Angesichts des Wagnisses, das Friedrich eingegangen ist, hat er kaum territoriale Verluste hinnehmen müssen und konnte sich unter den europäischen Großmächten behaupten. Das gleicht einem Sieg. Trotzdem zog sich Friedrich nach seiner Siegesparade am 30. März 1763 schnell in sein Schloss zurück. Nach Kriegsende zögerte Friedrich, sich als Sieger zu inszenieren. Er wurde nun eher vorsichtig und wollte sich nicht anmerken lassen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht für Preußen gelaufen war. Serie: Dynastien des Geldes. Gehasste Wohltäter. Im 19. Jahrhundert steigen die Rockefellers zu den reichsten Menschen der Welt auf. Trotz der Zerschlagung ihres Ölimperiums mischen sie bis heute ganz oben mit, als Banker, Politiker und große Mäzene. Von André Weikert. Penibel verbucht John D. Rockefeller alle Einnahmen und Ausgaben in seinem Haushaltsbuch. Von den 10 Cent Kollekte, die er allwöchentlich der Baptistengemeinde spendet, bis zu den 3,50 Dollar in seiner Lohntüte. John D. Rockefeller ist kein Visionär, kein Pionier und kein Erfinder. Er ist ein erbarmungslos kalkulierender Kaufmann. Das genügt, um in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sagenhaften Reichtum anzuhäufen. Glück gehört auch dazu. Wäre Johns Vater ein Marktschreier, der sich mit einem erfundenen Doktortitel schmückt und Wundermittel gegen Krebs anpreist, nicht der Vergewaltigung eines Dienstmädchens angeklagt worden, hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. So aber muss der Schwindler und Schwerenöter William Avery Rockefeller seine kleine Farm im Bundesstaat New York eilig verkaufen und vor der Justiz nach Cleveland fliehen. Just da entsteht in den frühen 1860er Jahren Amerikas Raffinerieindustrie. Das Öl aus den Ölfeldern Pennsylvanias, lange bloß ein Ärgernis für die Farmer, wenn es auf den Flüssen schwamm und die Äcker verdarb, wird erstmals in größerem Umfang zu Paraffin verarbeitet und als Lampenöl eingesetzt. John D. Rockefeller, der von seiner calvinistischen Mutter mit dem Rohrstock zur Sparsamkeit und zum Unterdrücken jeglicher Gefühlsregung erzogen wurde, arbeitet sich zu dieser Zeit vom angestellten Buchhalter zum selbstständigen Kaufmann hoch. Nachdem er in den Bürgerkriegsjahren von 1861 bis 1865 noch mit dem Handel von Weizen und Fleisch reüssiert, steigt er in den Ölhandel ein. Das Verlangen nach Paraffin an der US-Ostküste ist bereits so groß, dass der Transport in Tankwagen per Bahn erfolgt. Rockefeller kauft große Kontingente der verfügbaren Ladekapazität auf und verhandelt dafür mit der Bahngesellschaft ansehnliche Rabatte. Sie sind der entscheidende Wettbewerbsvorteil, der den Pfennigfuchser in kurzer Zeit reich macht. 1870 bringt Rockefeller $1 Million Startkapital auf, um das Unternehmen zu gründen, mit dem er das Land erobern wird. Die Standard Oil Company. Für diese Firma hat er in Geheimgesprächen ein Kartell geschmiedet, Bahngesellschaften und Banken, Raffinerien und Ölproduzenten sind Anteilseigner. Wer einsteigt, erhält günstige Frachtraten und Garantien für die Abnahme seiner Produktion. Wer sich gegen das Kartell stellt, wird zerquetscht. An seinen jüngeren Bruder Frank, der selbst Raffinerien betreibt, schreibt er: »Wir werden jedem eine Chance geben, sich uns anzuschließen. Wer sich weigert, wird erdrückt. Verkaufst du uns deinen Besitz nicht, wird er nichts mehr wert sein.« Frank beharrt auf Unabhängigkeit und geht pleite. Es ist das Schicksal der meisten Konkurrenten von Standard Oil. Binnen 3 Monate hat das Kartell 22 der 26 Raffinerien der Stadt Cleveland unter Kontrolle gebracht, ein Viertel der Raffineriekapazität der USA. Fortan breitet sich Standard Oil über das ganze Land, die ganze Welt aus. 1878 stehen 33 der 36 Millionen Fass Raffineriekapazität in den USA unter dem Einfluss von Standard Oil. Zur geografischen Expansion des Rockefeller-Imperiums kommt eine technologische. Öl wird nicht mehr bloß zu Paraffin verarbeitet, sondern auch zu Vaseline oder Gummi. Es kommt als Schmiermittel zum Einsatz und immer häufiger als Kraftstoff in Verbrennungsmotoren. Während das Unternehmen gedeiht, kämpft der gealterte Patriarch mit Verdauungsproblemen, Schlafstörungen und Haarausfall. 1897 zieht er sich aus dem Geschäft zurück. In der Presse wird der Monopolist in Karikaturen als Krake dargestellt. Zudem muss er sich immer häufiger vor Ausschüssen und Gerichten verantworten. Dort lügt er dreist und bestreitet Sabotageakte gegen Konkurrenten, Dumpingpreise und erpresserische Frachtraten. Dass das Kartell und die Familie Rockefeller verhasst sind, ist eine Bürde für den einzigen Sohn John D. Rockefeller Jr. Als der introvertierte Spross des reichsten Mannes der Welt nach dem Studium in das Unternehmen eintritt, findet er zwar einen Schreibtisch, aber keine Aufgabe vor. Also füllt er die Tintenfässer in den Büros auf, zahlt Gehälter an Hausangestellte aus und führt Buch über die Weihnachtsgeschenke seines Vaters. Von Depressionen geplagt verlässt er 1910 Standard Oil. 3 Jahre später gründet der Vater in New York die Rockefeller Foundation, eine gemeinnützige Stiftung zum Wohle der Menschheit, wie es laut Satzung heißt, ausgestattet mit $100 Millionen. 200 Angestellte sind schon bald damit beschäftigt, die zahlreichen Eingaben zu beantworten. Hier findet Rockefeller Jr. eine neue Lebensaufgabe als Berufsphilanthrop. Als die Standard Oil Company infolge der Antikartellpolitik Theodore Roosevelts 1911 zerschlagen wird, leidet das Vermögen der Rockefellers nicht. Nach der Entflechtung des Giganten in 34 Einzelgesellschaften hält die Familie Anteile an Eisenbahn-, Öl- und Pipeline-Unternehmen. Darunter dem Vorläufer des heute 250 Milliarden Dollar schweren ExxonMobil-Konzerns. 1916 wird John D. Rockefeller zum ersten Dollar-Milliardär der Geschichte. Es ist die Aufgabe seines Sohnes, das Geld wieder auszugeben. Die Universität von Chicago, das Museum of Modern Art in New York und US-Nationalparks gehen auf die Initiative und die finanzielle Unterstützung des Clans zurück. Als John D. Rockefeller Jr. 1931 auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise mit dem Bau des Rockefeller Centers in New York beginnt, dem größten Bau, den die Menschheit seit der Errichtung der Pyramiden unternommen hat, gibt er 74.000 Arbeitern einen Job und der Nation Hoffnung. Im 20. Jahrhundert wird die Nation noch von weiteren Mitgliedern der Familie geprägt. Nelson, der zweitälteste Sohn John D. Juniors, scheitert von 1960 bis 1968 dreimal in den Vorwahlkämpfen mit seiner Kandidatur für das Präsidentenamt. Die Kampagnen verschlingen so immense Summen, dass sogar der ehemalige Multimillionär in Geldnot gerät. 1974 zahlte sich das Engagement dennoch aus. Nelson Rockefeller wird für gut 2 Jahre Vizepräsident unter Gerald Ford. Sein Bruder David macht indes Karriere bei der Chase Manhattan Bank, deren größter Einzelaktionär er ist. 1969 bis 1980 steht er an der Spitze des Geldhauses, das unter ihm zu einem der führenden der Welt aufsteigt. Etwa zur gleichen Zeit lenkt sein Großcousin James Stillman Rockefeller, ein Olympiasieger im Ruderachter, die Geschicke der National City Bank, der heutigen Citigroup. Das Vermögen der Rockefellers, mittlerweile verteilt auf mehr als 70 Erben, beträgt dem Magazin Forbes zufolge 8,4 Milliarden Dollar, womit sie weiter zu den reichsten Familien der USA zählen. 2016 teilt ihre Stiftung mit, sich aus allen Geschäften zurückziehen zu wollen, die den Klimawandel befördern, auch aus dem Ölgeschäft. Auf ein freies Kuba! Cola, Rum, Limetten. Was könnte schon für eine Geschichte hinter dem Getränk Cuba Libre stecken? Tatsächlich führt sie ins 19. Jahrhundert zurück, als Kubaner für ihre Freiheit kämpften. Von Stefan Kröner. Ein Cowboy reitet in einem Werbefilm in ein Camp, als eine Erzählerstimme ertönt: Es muss um 1900 gewesen sein. Ich gehörte zu den Rough Riders von Teddy Roosevelt. Mit diesen Worten betritt der Mann das Expeditionszelt und übergibt dem späteren US-Präsidenten einen Brief. Beim Rausgehen schnappt er sich eine Cola. Unter einem Baum sieht er eine Kubanerin, grüßt sie und reicht ihr sein Nationalgetränk. Sie blickt ihn feurig an, zieht ein Messer und köpft die Flasche, um das Getränk mit kubanischem Rum zu vermischen. Mit einem gepfefferten Cuba Libre reicht sie ihm die Flasche zurück. Die Szene ist aus einer Werbung von Bacardi von 2012, als die Marke ihren 150-jährigen Geburtstag feierte. Die Rough Riders waren eine US-Truppe aus Abenteurern, die 1898 die Weltmacht Spanien besiegten. Deren beiden letzten Kolonien in der neuen Welt, Kuba und Puerto Rico, wurden damit jedoch nicht unabhängig, sondern an die USA gebunden. Cuba Libre, zu Deutsch freies Kuba, war bereits der Schlachtruf der Mambises, der kubanischen Freiheitskämpfer gewesen, die im 19. Jahrhundert gegen die Spanier aufbegehrt hatten. Der Film war ein perfekter Schachzug von Bacardi, seine Marke mit der Geschichte des bekanntesten Longdrinks der Welt zu verbinden. Ein Schachzug, der knapp 50 Jahre zuvor geplant worden war. Am 24. Oktober 1965 unterzeichnete Fausto Rodriguez eine eidesstattliche Erklärung, der zufolge er im August 1900 bei der vermeintlichen Erfindung des Longdrinks zugegen war. Als 14-jähriger Botenjunge habe er im Büro einer US-Fernmeldekompanie in Havanna gearbeitet. Einmal sei er mit einem Offizier in eine Bar gegangen, wo der Mann einen Bacardi Rum mit Coca-Cola getrunken habe. Anwesende US-Soldaten begannen daraufhin, beide Getränke zu mischen. Sie bestellten eine weitere Runde und stießen mit dem Offizier als Erfinder eines großartigen Getränks an. Diese Erklärung wurde 1966 als Teil einer Werbeanzeige im Live-Magazin abgedruckt. Über dem Text sieht man, wie Rodriguez zwei US-Soldaten an einem Tisch sitzend und Rum-Cola trinkend seine Geschichte erzählt. Unter dem Bild das Zitat: Also so ist Rum-Cola erfunden worden. Umstritten ist allerdings, ob Rodriguez wirklich für das US-Militär auf Kuba gearbeitet hat. Fest steht, dass er als Mr. Bacardi in deren Werbeabteilung in New York angestellt war. Zudem verband Coca-Cola seit den 1960er Jahren eine Werbepartnerschaft mit Bacardi. Die Familie Bacardi hatte im Zuge der kubanischen Revolution 1959 die Insel verlassen müssen. Deshalb wurde jener Teil der Legende weggelassen, bei dem die US-Soldaten auf das freie Kuba anstoßen und dem neuen Mixgetränk damit den Namen gaben. Vor der Revolution hatte Bacardi seinen Rum als Ursprung des Cuba Libre beworben. Rum-Cola gilt hingegen als ärmerer Bruder des Cuba Libre, obwohl es sich vom Longdrink nur durch die fehlende Limettenscheibe unterscheidet. Trotzdem hängt ihre Geschichte eng zusammen. Erst war es die Prohibition in den 1930er Jahren, die US-Amerikaner zum Urlaub nach Kuba und zum Genuss von Rum trieb. Dann ließ der Zweite Weltkrieg und die kriegsbedingte Verknappung von Alkohol, der zu Ethanol und damit zur Sprengstoffherstellung gebraucht wurde, eine karibische Rumwelle durch Nordamerika schwappen. Berühmt wurde das Lied der Andrew Sisters, die 1945 mit Rum and Coca-Cola, einer Neuvertonung eines karibischen Kalypsos, einen Nummer-1-Hit landeten. Dass die Mischung Rum und Cola schon 1898 von US-Soldaten erfunden wurde, gilt als unwahrscheinlich. Denn Coca-Cola trat erst ab 1900 seinen Siegeszug auf der Insel an. Wahrscheinlicher fand Cola erst später den Weg in ein älteres, bereits Cuba Libre genanntes, einheimisches Getränk. 1872 hatte ein US-Kriegsberichterstatter notiert, dass die Mambises vor den Kämpfen gegen die Spanier ein Gebräu aus Honig und heißem Wasser tranken, welches sie Cuba Libre nannten. Heißes Wasser? Honig? Die Historiker Jared Brown und Anastasia Miller gehen von einem Übersetzungsfehler aus. Wahrscheinlicher sei, dass es sich um Aguardiente, also Feuerwasser, gehandelt haben könnte. Auch trinken die Kubaner eher dunkle Melasse, ein Nebenprodukt der Zuckerproduktion, als Honig. Letztlich verloren die Kubaner nicht nur den Schlachtruf Cuba Libre an die USA, sondern genauso ihre Unabhängigkeit. Erst das Castro-Regime verstaatlichte Bacardi und verbot Coca-Cola, was aber werbetechnisch das Aus von Cuba Libre auf der Insel war. Durch die Hölle zum ewigen Ruhm. Dante Alighieri. Lange irrlichterte er wie sein lyrisches Ich in der göttlichen Komödie heimatlos umher, bevor ihm die Unsterblichkeit winkt. Heute, 700 Jahre nach seinem Tod, gilt er als einer der Väter der italienischen Literatursprache. Von Karin Schneider-Färber. Die Rolle des Dichterfürsten hätte er gerne schon zu Lebzeiten gespielt. Weder an Ehrgeiz noch an Eitelkeit noch an poetischem Talent ermangelte es dem Sprachgewaltigen, der seine kunstvollen Verse nicht mehr auf Latein, sondern ganz ungewöhnlich in der italienischen Volkssprache, Volgare, präsentierte. Die Krönung zum Dichterfürsten blieb ihm dennoch versagt. Florenz, seine geliebte Heimatstadt, zerrissen vom internen Parteiengezänk, trieb ihn ins Exil und damit in sein ganz persönliches Unglück. Verwunden hatte es nie. Die Erinnerung an seine Kindheit und Jugend in Florenz schien nach seiner Vertreibung ein ebenso ferner Traum zu sein wie die Liebe zu seiner idealisierten, früh verstorbenen Beatrice. Dante Alighieri, oder besser Durante, wie sein Taufname lautete, wurde 1265 als waschechter Sohn der Stadt Florenz geboren. Seine Familie entstammte dem Kleinadel, zählte nicht zu den reichsten der Wirtschaftsmetropole, war aber auch nicht unvermögend. Sein Vater, Geldverleiher und Grundstücksmakler, sorgte für eine solide Ausbildung. Trotz des frühen Todes seiner Eltern konnte sich der heranwachsende Dante dem prallen Leben der jungen Elite hingeben. Er liebte, feierte, tanzte und schmiedete Verse über die hohe Liebe wie ein Troubadour. Eine glückliche Zeit. Gemeinsam mit seinen Dichterfreunden Guido Cavalcanti und Lapo Gianni prägte er den von ihm so benannten Dolce Stil Novo, den süßen neuen Stil. Einen ersten Höhepunkt seines Schaffens stellte 1293 der schmale Band Vita Nova dar, in dem der schmachtende Dichter seine platonische Liebe zur unerreichten Beatrice, wohl eine Tochter des reichen Kaufmanns Folco Portinari, in einer Mischung aus Prosa und Lyrik verklärt. Mit der Schilderung seiner eigenen inneren Leiden macht sich der Dichter darin auch selbst zum Thema, ein Individualismus, der erst in der Renaissance üblich wird. Das, was ihn letztlich aus der Bahn warf, war aber nicht der Tod der schönen Beatrice 1290, sondern ganz banal die Politik. Alle meine Leiden und Missgeschicke hatten ihren Grund und Ursprung in dem unglückseligen Amt meines Priorats, schreibt Dante, der dieses städtische Führungsamt am 15. Juni 1300 für 2 Monate antrat. Glück brachte es ihm keines. Zu stark waren die Spannungen zwischen den italienischen Stadtstaaten des 14. Jahrhunderts und innerhalb der Stadtgemeinden selbst. Dante war seit 1295 in den diversen Ratsgremien auf Seiten der regierenden Guelfen aktiv, die sich gegenüber den kaisertreuen, aristokratisch gesonnenen Ghibellinen in mehrmaligen Machtwechseln durchgesetzt hatten. Doch eine Spaltung der guelfischen Partei ihrerseits in 2 konträre Flügel, die Weißen und Schwarzen, wurde ihm zum Verhängnis. Er selbst gehörte der von bürgerlichen Kaufleuten geführten, gegen den Papst eingestellten Weißen Partei an. Die aber fegte ein gewaltiger Umsturz im November des Jahres 1301 hinweg. Grausam wüteten die papstfreundlichen Schwarzen in der Stadt, brannten die Häuser ihrer Gegner nieder und plünderten deren Besitz. Dante war zu diesem Zeitpunkt nicht in Florenz. Er führte vermutlich eine Verhandlungsdelegation nach Rom zu Papst Bonifaz VIII. An. Der Zorn der Schwarzen traf ihn dennoch ins Mark. Er wurde auf Lebenszeit und unter Androhung des Feuertodes aus der Stadt verbannt. Zurück blieben seine Frau und seine 3 Kinder in einem weitgehend konfiszierten Besitz. Ich bin durch beinahe alle Regionen, in die sich diese Sprache erstreckt, als Herumirrender einem Bettler gleichgegangen, und ich habe hierbei gegen meinen Willen die Wunde des Schicksals vorgezeigt. Tatsächlich war ich ein Floß ohne Segel und Steuer, vom trockenen Wind, der die schmerzhafte Armut ausdörrt, in verschiedene Häfen an Flussmündungen und Strände getragen, beschreibt Dante die Zeit seines Exils von 1302 bis zu seinem Tod vor 700 Jahren am 14. September 1321. Der Dichter erlebte das herbe Los des Flüchtlings als große Tragik. An fremden Höfen musste er sein Auskommen suchen. Er fand Asyl unter anderem in Verona bei den Della Scala und zuletzt in Ravenna. In dieser existenziellen Krisensituation begann er sein Meisterwerk, die Göttliche Komödie. Das Werk, das erst durch Boccaccio den bewundernden Beinamen göttlich erhielt, beschreibt den Weg eines Mannes in der Lebenskrise. Vom römischen Dichter Vergil geführt, durchreist er alle Höllenkreise, um zum Läuterungsberg zu gelangen, und von dort zusammen mit der vergöttlichten Beatrice in den Sternenhimmel zur Gottesschau aufzusteigen. Eine für das Mittelalter ungemein individuelle, gleichzeitig von scharfer Kritik an den Zeitständen geprägte fiktive Seelenreise. Tatsächlich reifte Dante in der Zeit der Not zum Visionär. Er geißelte die Zerrissenheit Italiens, den Eigennutz und die Habgier der Florentiner, prangerte Verweltlichung und Korruption der Kurie an, hoffte auf die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Frieden durch ein erneutes Kaisertum. Frenetisch begrüßte er 1310 die Ankunft des Luxemburgers Heinrich VII. In Italien, der als Kaiser für Ordnung in dem zersplitterten Land sorgen sollte. Auch wenn sich die hochgesteckten Pläne in der Realität nicht erfüllten, nahm der Dichter sie dennoch zum Anlass, in seiner Schrift De Monarchia über eine ideale Staatsordnung zu sinnieren. Er fand sie in einer dem Frieden verpflichteten, von kirchlicher Bevormundung befreiten Universalmonarchie. Seiner Zeit weit vorauseilend forderte Dante die Trennung von Kirche und Staat und bestritt das Recht des Papstes auf weltliche Herrschaft. Florenz verschloss dem großen Geist dennoch seine Tore. Dante starb im fernen Ravenna, kurz nachdem er die göttliche Komödie beendet hatte. Erst 1519 bemühte sich Florenz nachdrücklich um die Rückholung. Da war der Dichter längst eine Größe. Empört räumten die Mönche des Franziskanerklosters in Ravenna seine Gebeine beiseite, so gut, dass sie erst 1865 bei Renovierungsarbeiten wieder auftauchten. So blieb Dante auch im Tod ein Exilant. Sein Ruhm strahlte aber längst kometenhaft über der italienischen Literaturlandschaft. Historische Pleiten. Ein folgenschwerer Verlust. In einem einzigen Augenblick verliert ein Schriftsteller alle seine Manuskripte. Was wie ein kleiner Weltuntergang klingt, ist der Anfang von etwas Großem. Von Katharina Behmer. Ein kurzer Satz, ein knapper erster Absatz, starke Worte, Präzision. So zu schreiben wurde dem jungen Journalisten Ernest Hemingway während seiner Ausbildung beigebracht. Dieser schnörkellose Stil sollte dem Autor des Romans »Der alte Mann und das Meer« später den Literaturnobelpreis einbringen. Doch Hemingway war nicht immer Schriftsteller von Weltruf. 1922 wurde der 23-Jährige als Korrespondent auf die Friedenskonferenz nach Lausanne geschickt. Dort traf er den bekannten Redakteur Lincoln Steffens, der Interesse an der Arbeit des Nachwuchsjournalisten äußerte. Was für eine Chance! Hemingway bat seine Frau Hadley, ihm schnell alle Manuskripte aus dem gemeinsamen Heim in Paris zu bringen, um sie Steffens zeigen zu können. Hadley packte sofort jede Seite, die sie finden konnte, in einen Koffer, um damit in die Schweiz aufzubrechen. Als Hadley den schweren Koffer kurz am Bahnhof abstellte, um sich eine Flasche Wasser zu kaufen, geschah es. Der Koffer war weg, verschwunden, und mit ihm das bisherige Gesamtwerk Hemingways. Inklusive aller Kopien, da Hadleys den Koffer ganz besonders gewissenhaft gepackt hatte. Dieser Vorfall zwang Hemingway dazu, sämtliche Geschichten neu zu schreiben und ist mit einer der Gründe, wie es ihm gelang, die Sprache, mit seinen eigenen Worten ausgedrückt, zu entblößen und sie bis auf die Knochen freizulegen. Kurzum, Nobelpreisverdächtig zu schreiben. Sie hörten Friedrich der Große versus Maria Theresia. Der Siebenjährige Krieg. Die Welt in Flammen von Preußen bis Nordamerika. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.